Donnerstagabend, 20 Uhr. Was soll ich sagen? Die Weltraumaffen sind schon wieder da. Ja, ich auch. Hallo. Bei Popular Demand. Bei Popular Demand, okay. Nee, die Wahrheit ist, wir haben die Republika-Sachen so lange in unserem Schrank gehabt, dass wir irgendwann ja mal damit anfangen müssen. Den heutigen Vortrag habe ich eingereicht. Die werden sich ja nicht selbst besprechen. Ja, die finden ja auch nicht in einem Vakuum statt, Chris. Und finden sie nicht. Nee, bei manchen Vorträgen wünschte man sich, sie hätten in einem Vakuum stattgefunden. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber die meisten von denen finden ja an der Berliner Luft statt. Ja, es war eine Premiere dieses Mal. Also ich habe es mir noch nicht angeschaut. Es ist vielleicht, ja, also Meine Leiden. ich finde hier, dieses Ding zeigt eigentlich mal nicht halt in den Blick in die Köpfe von den Aktivisten, die wir immer sehen, sondern den Blick in die Köpfe von den Leuten, die hinter den Kulissen an Dingen arbeiten. Das sind nämlich alles Community Manager. Und die Oh, sprechen das über noch. Community Management für eine bessere Zukunft. Und wer da irgendwie schon den stalinistischen Affen im Nacken hocken hat, der ist hier genau richtig. Darf ich mal raten, Kommunismus Management. die beste Zukunft wäre, wenn man gar keine Kommentare hat. Jein, also es ist eher so, dass es müssen halt alle Bösen weg, damit die Guten unter sich alle sagen können: Ja, du hast zu Recht, Anna-Sophie. Ja, Leon. Ja, Lars. Und natürlich auch Ngundu und Inge und wie sie alle heißen. Ja. Na, jetzt schauen wir Queer doch und mal, oder? non-binär und ist heute irgendein Tag Ja. eigentlich Preis? Oh, hu. Schönen guten Mhm. Abend am Tag, am Welttag der Eule. Was seht ihr, wenn ihr in den Wald geht? Wahrscheinlich keine Eulen, aber ihr hört sie. Kurzchen oder so. Genau. Ja, heute ist der Welttag der Eule. Ich denke mal, gegen Eulen hat niemand wirklich irgendwas, außer irgendwelche ja, Gesundheitsminister oder so. Eulophobe Ist ja auch ein Freimaurersymbol, ne, die Eule. Ja. Die Eule ist das Symbol der Göttin Athena. Ja, gut, ich meine, die Schildkröte ist auch das Symbol der Fabianer. Ich habe Schildkröten trotzdem lieb. Wer sind die Fabianer? Ich Ja. weiß wieder gar Das ist ein nichts. Thema für einen Niemand. anderen Stream Kann vielleicht. ich bitte von dem Patriarchat nochmal das Verzeichnis haben? Ungebildet hier. Die Fabianer, jetzt wird es aber wild. Oder so aus England sind es solche, ne? Bravo. Also was darfst du doch Bravo. nicht tun? Jetzt stehe ich hier mit dem knallroten Kopf auf der Bühne. Okay, ja, vielen lieben Dank auch für den herzlichen Habe trotzdem Applaus. den Eindruck, ich habe was verpasst jetzt. Der Bundesverband der Community Manager. Mein lieber Scholli. Man organisiert sich. Da habe ich euch in was reingeritten. Geht's weiter, oder? Das Internet Ah. war ja mal ein schöner Ort. Und ich meine damit nicht nur die Nyan und die Lolcats da draußen. So, die Technik. Ich meine damit nicht nur die blinkenden Homepages auf Beep World, falls sich überhaupt noch alle von euch daran erinnern, wenn ich gerade mal so ins Publikum gucke. Oder die endlosen Gespräche über ICQ oder über Knuddels. So, oder MySpace. So diese ganzen schönen Dinge. Aber ich meine nicht nur das, sondern ich meine den Fakt, dass man sich auf Blogs und sogar auf Twitter kontroverse Diskussionen leisten konnte, ohne dass gleich die Hölle losbrach, wenn zwei Menschen nicht einer Meinung waren. Lustig, dass ihr davon anfangt, Manchmal muss ich stehe ganz ich. ehrlich sagen. Das ist doch bloß Also. der verklärte Blick auf die Vergangenheit, das stimmt ja so gar nicht. Das ist ja nicht mal. Ja, ich würde ja mal Ja. vermuten, dass sie damit meint, dass zwei Leute nicht einer Meinung sind, mit anderen Worten, dass die anderen Leute nicht meiner Meinung sind, oder wie? Und dann bricht die Hölle los. Weil Ja, die ja dann natürlich, nicht aber nur von einsehen den wollen, dass sie Bösen. lieber meine Meinung haben Gibt sollten. es einfach Leute, die müssen immer überall was gegen sagen. Das sind die Corona-Querdenker, Putin-Versteher, Dingsbums, ja. Diese neue Mischung, die jetzt auf dem Markt ist. Ich bin wirklich ein bisschen fassungslos da und frage mich, was ist eigentlich passiert? Wie sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, wo demokratiefeindliche Meinungsmacherinnen unsere Kommentarspalten mit ihren toxischen Beleidigungen und Sprüchen völlig ungestört fluten können? Ja, Moment. Das war schon immer erlaubt, aber sie haben es nie gemacht, bis zu irgendeinem Punkt. Da habt ihr sie gereizt und dann haben sie angefangen damit. Ja? Ich habe schon noch den Eindruck, dass irgendwann ging es los, dass irgendwie auch Leute sich getraut haben, was zu schreiben, die sich vorher nicht getraut haben. Aber wer das losgetreten hat, steht damit noch nicht fest. Also viele von den Sachen, die sie gerade genannt hat, sind ja Direktmessenger-Dienste. Das hat ja überhaupt nichts mit Community, Social Media zu tun. Ja, aber auch Twitter, Chris. Aber auch Twitter, hat sie gesagt. Sogar. Ne? Und wo deswegen auch leider immer mehr Menschen dem Diskurs und ja sogar dem Netz den Rücken kehren, weil sie es nicht mehr aushalten können oder auch nicht mehr aushalten wollen. Moment, und weil die dann auf einem Community-Board in irgendeinem Forum gesagt bekommen haben, dass sie hässlich sind, kehren die dann dem Internet den Rücken, bestellen nie wieder bei Amazon, gucken ein Video auf YouTube. Weinend stehen sie sich bei und geben auf. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Die Kommentarspalten im Netz sind quasi ein Sinnbild für unsere völlig katastrophale Diskussionskultur im Netz heute. Und sie sind leider auch ein großer Teil des Problems, ein Grund dafür, warum es heute überhaupt so ist, wie es ist. Weil wenn wir uns anschauen, dass wir da draußen Tausende von Kommentarspalten haben, die kaum oder überhaupt nicht moderiert werden, dann ist das ein riesengroßes Problem. Das ist ein Problem, was dazu führt, dass die Grenze des Versagbaren ins Unmögliche verschoben wird. Das ist auch schön. Eigentlich könnte das ein Titel für uns sein, ne? Die Grenze des Versagbaren, ja, muss ich sagen. Die wollen das gerne versagen, den Leuten, dass sie das... Und das ist ja auch schon diese Verschwörungstheorie. Also sich dort da hinsetzen und sich denken so, ja, pass mal auf, ich habe mir überlegt... Wir schreiben mal das in die Kommentarspalte und damit haben wir ja die Grenze dann so weit ausgeweitet. Und dann müssen wir dann als nächstes noch das schreiben und dann, diese Aussage, die kann nur in L-Form springen. Und dann Schachmatt. Atheisten. Also, ja, auch wenn irgendwo in einem unmoderierten Forum irgendwas geschrieben ist, was interessiert mich das? Also, ja. Mich interessiert doch nur der Ausschnitt des Inhalts, den ich wahrnehme. Und wie wäre es, dass du in so Foren einfach nicht reinguckst? Da werden die ganzen Sagbaren verschoben. Und dann kommen die Leute an und sagen, pass mal auf hier, Süddeutsche Online, diesen Kommentar, den ich hier posten will, den habe ich aber schon in dem anderen Board gepostet und oder gesehen und deswegen Gewohnheitsrecht oder wie erwarte ich jetzt, dass ich das noch hier darf oder was? Ich denke mir dazu nur, es gibt in Deutschland Unmengen Partys, Tausende von Partys und da werden Unmengen von unmoderierten Gesprächen geführt. Das geht ja gar nicht. Wie geht das denn? Das kann ja gar nicht sein, dass das so weitergeht. Da werden teilweise sogar die Grenzen des Trinkbaren verschoben. Möglicherweise werden da sogar die Sagbarkeitsgrenzen nochmal erweitert, genau. Und die Doors of Perception. Man hört ja so einiges. Man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es aber auch nicht. Man ist ja nicht dabei. Man hat ja keinen Kontrolleur vor Ort. Das ist das Problem. Es ist noch ein nicht. Problem, was dazu führt, dass diese Kommentarspalten überhaupt erst Platz machen für Desinformation und Hass und Hetze. Das ist wie eine kostenlose Plakatwand, sowohl für Einzelpersonen als auch für wirklich gezielte Manipulation durch demokratiefeindliche Organisationen, die dazu führt, dass das Netz... Der Strobel-Kracher-Komplex, auch hier. Es gibt wieder geheime rechte Bündnisse. Na, ich glaube, was sie jetzt meinen, sind, ist ja diese, wie heißt die, Tencent Army oder so und die... Die von Putin, Mann, die hat es ja gegeben, aber die... Das Zentrum für politische Schönheit und sowas. Peng die meinen jetzt natürlich ja, wieder, dass die hinter allem stecken. Ne? Dass hinter jedem Kommentar, der irgendwo steht und irgendwas sagt, was ihnen nicht gefällt, das natürlich irgendwelche Trollerei sein muss oder irgendwelche, ja, irgendwelche Versuche sein müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn irgendwelche Leute irgendwas rumschreiben gegen... irgendwelche Leute, dass die Corona nicht hart genug irgendwie dagegen vorgehen wollen oder so, ihre Maske nicht aufsetzen wollen oder so, dann vermuten die aber nicht dahinter, dass das vielleicht irgendwie Aufwegelei irgendwie sein kann von den Leuten, dass man sich darüber dann aufregt und sich dann gegenseitig anscheißt und irgendwie die Gesellschaft gegeneinander aufgebracht wird oder so. Nee, das sind natürlich immer ganz... ganz ernsthafte, vernünftige Menschen, das würden die ja nie tun. So, die bösen Trolle sind ja immer nur die anderen. Die haben ja nur die andere Meinung. Und da fallen ja nur die Dummen drauf rein. Das ist eine sehr selektive Sichtweise. Ja. Nicht mehr so ein schöner Ort ist wie früher. Leider ist es genau die dunkle Seite der Macht, die genau versteht, wie sie manipulieren kann, wie sie die Algorithmen ausnutzen kann, um Emotionen und Meinungen so anzuheizen, dass die Menschen da draußen aufeinander losgehen. Aber Luke Skywalker kann das gar nicht. Das heißt so Sachen wie Aufschrei, MeToo, Universitätsrassismus, wie hieß der damals, der Blödsinnige? Dass die Leute aufeinander zugehen. Ja, wie wär's mit Black Lives Matter? Wie wär's mit strukturellem Rassismus und so? Komisch. Sind immer nur die Sachen böse, die andere Leute machen. Hier ist es für die beste und Zukunft. Steht sogar oben drüber. Das ist nur ein Teil des Problems. Die unmoderierten Kommentarspalten ist nur ein Teil. Das nächste Problem sind die Menschen, die gezielt in diese Kommentarspalten reingehen und unmögliche toxische Kommentare gezielt raussuchen, die sie möglichst lustig durch den Kakao ziehen können, um mehr Klicks, Likes und Reichweite zu bekommen. Ich muss. Okay, was ist das jetzt? Das sind irgendwelche Sammlungen von euch, von Querdenker-Idioten oder wie, die ihr dann rumpostet, um euch einen drauf runterzuholen oder was meinst du jetzt damit? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, was sie da meinen. Ich meine einfach nur Trolle. Ach so, Trolle. Du meinst, okay, Trolle. Muss aber wer hat es nicht gesagt? Also geht es nicht. Wenn ich einem Kommentator in meinen Kommentarspalten entgegenwerfe, du bist ja so dumm, ich würde am liebsten schreiend in eine Kreissäge laufen, dass meine Community untereinander genauso agiert und auch über meine Kommentarspalten hinaus diese Attitüde auch weiter nach draußen in das Netz bringt. Echt? Alter, war die schon mal beim Fußballspiel? Wenn die da rauskommen mit 20.000 Mann und diese Attitüde mit in die Gesellschaft bringen, ich weiß gar nicht, wir müssen sofort Fußball verbieten. Ich glaube auch, Attitüde und so. Oder Karnevalsvereine, warst du mal in Köln? Das ist Irrsinn. Was da abgeht und geredet wird auch im Alkoholrausch. Und dann wie Viren schwärmen sie dann aus in den Rest der Republik und machen da auch das Fenster weiter auf von dem, was man sagen darf. Das ist doch gefährlich. Da kann mir doch keiner was erzählen. So bekommen einfach Kommentare Sichtbarkeit, die eigentlich keinerlei Aufmerksamkeit haben dürften. Und die auch da wieder einen Teil dazu beitragen, dass andere Menschen denken, ach, wenn die hier so moderieren, dann darf ich doch genauso sprechen. Ja, Leute, denken wir das nicht alle, wenn die hier so moderieren. Ja, das... Ja, sie meint, der Moderator wäre für das Niveau verantwortlich oder so, das ist Quatsch. Ne? Sagen auch schon die Eltern zu ihren Kindern. Ne? Guck dir mal im Internet an, wie die Leute da sprechen. Das ist, so darfst du auch reden. Aber geh bitte in die Kommentare-Sektion von, keine Ahnung. Genau, Kommentare sind fui. fand ich auch interessant, dass sie gesagt hat, diese Kommentare verdienen keine Aufmerksamkeit. Wer entscheidet das denn? Ich dachte, das ist gerade das Tolle im Internet, dass das Internet entscheidet, welche Kommentare Aufmerksamkeit verdienen. Also oft Katzenfotos oder so. Vielleicht hat sie das Internet einfach nicht verstanden. Sie macht geil. Die nächste Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ist, dass aufgrund der vielfältigen Veränderungen, die uns auch gerade in den letzten Jahren ja überrollt haben, ist die Stimmung in der Bevölkerung eher so emotionales Pulverfass. Und das macht was mit uns. Das macht was mit der Fähigkeit, empathisch mit anderen Menschen zu diskutieren. Das macht. Ja, und lass mich mal raten. Dieses Pulverfass ist nur wegen den anderen, weil die nicht empathisch sind, so wie ihr, oder wie? So empathisch wie wir halt. So, nee, mit dir Nazi rede ich nicht. 30 Anleitungen, wie man mit Nazi-Verwandten beim Weihnachtsessen umgeht. Oh Gott, mein Onkel will sich nicht impfen lassen. 20 Artikel, wie man mit dem Corona-Leugner... Dieses Klima hat wer genau geschaffen? Dass die Leute so konfrontativ sind? Macht etwas mit unserem Nervenkostüm. Wie schön waren noch die Zeiten, wo wir uns diesen wunderbaren Comic von XKCD angucken konnten und einfach nur darüber schmunzeln mussten und uns nicht sofort ertappt fühlten und sei es nur, weil irgendwer auf Twitter oder LinkedIn uns gerade wieder in unsere Beiträge geslidet ist, um seinen Mist dort zu hinterlassen, um uns zu provozieren und wir eben genau dann diesen Impuls hatten, oh mein Gott, ich muss diese Person korrigieren. Oder einfach auch schon lange resigniert haben und an aber sowas überhaupt nicht. Wie kann man denn von vornherein davon ausgehen, dass ein Kommentar nur der Provokation dient? Da ist doch was mit meinem Empfänger nicht in Ordnung. Nicht mit dem, das ist nicht ein Problem des Senders. Das bist du, die auch die kleinste Kritik schon als Anwurf gegen die Persönlichkeit nimmt. Ja, möchte nicht korrigiert werden, offensichtlich. Und das ist, ich weiß nicht, ob sie Twitter nicht verstanden hat, aber es ist halt in zwei Richtungen Twitter. Es sei denn, du blockst oder nutzt diese idiotische Beschränkung, wer was zu deinem Tweet sagen darf. Aber ansonsten geht es halt in zwei Richtungen und dafür ist es eigentlich auch da, wenn ich so drüber nachdenke. So. Das Schöne ist, wir können noch was tun. Zumindest bin ich davon ganz überzeugt. Und die Frage ist, was ist das denn nun? Und genau deswegen sind wir heute hier, um erstmal hier auf dem Panel und dann auch gemeinsam mit euch zu überlegen, wie wir unsere Chance auch noch nutzen können, wie wir Dinge verändern können. Und jeder von uns auf dem Panel... Uiuiui, jetzt bin ich aber gespannt. Nee. Mit Publikumsfragen und so. Außerdem finde ich es total gut, dass sie da die Originalbesetzung der South Park Gothics da eingeladen haben, um ja, genau. Den Beitrag beizuwohnen. Ja, Statements raus. Das ist auch geil, wirklich, dass sie so leuchtend grün und der Rest halt so. Brr. Die haben bestimmt das richtige Mindset. So ist als Poser. Ich lösche alle Kommentare. Ja. Vertritt quasi eine Meinung, eine Position und ich bin gleichzeitig auch Vorständin im Berufsverband für Community und Social Media Managerinnen und bin deswegen quasi heute in der Position als Vertretung hier und gebe dann weiter an dich, Oliver, dass du dich auch einmal kurz vorstellst, bitte. Vielen Dank, Vivian. Hi, mein Name ist Oliver Saal und ich arbeite im Projekt CivicNet bei der Amadeo Antonio Stiftung. Und in unserem Projekt arbeiten wir sehr eng. Entschuldigung. Ja. So was war das auf der Bingo? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das sind ja Studenten, die froh sind, dass sie einen Job haben, ne? Und dann die Aufgaben machen, die ihnen gestellt werden, fängt. Also, das kann ich eigentlich einerseits ganz gut verstehen, aber es ist natürlich auch eine komische Arbeit, die sie dann da machen. Ach, du suchst dir doch nichts bei der Amadeo Antonio Stiftung, wenn du nicht in der Rolle gefärbt bist. Da bin ich jetzt mal Stereotyp unterwegs. Okay, passt für euch, ja. Ja, die lassen dich da auch nicht rein, wenn du im Vorstellungsgespräch sagst, ich will fair zu allen sein und mal halblang machen. Meinungsfreiheit wäre ein wichtiges Gut. Ja, wir rufen sie an, Herr Rüben. Ja. Ja, vielleicht. Eng zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich tiefergehend auseinandersetzen möchten mit, ja, was machen wir denn mit Hassrede in den Kommentarspalten? die das Community Management also auf breitere und professionellere Füße stellen möchten. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen und beraten die, die es mit Shitstorms zu tun bekommen. Und als wir 2017 das Projekt gegründet haben, war so unsere Idee, die wir im Kopf hatten, ja, wir richten uns mit unserem Angebot so an kleine Initiativen in Berlin, mal gucken, wer sich meldet. Es stellt sich heraus, es melden sich Gewerkschaften, große Sozialverbände, riesige Unternehmen, also mitnichten, halt nur kleine. Und das in der Pandemie. Klingeling, klingeling, klingeling. Ja, hallo, Amadeo-Antonio-Stiftung hier. Hallo, Amadeo-Antonio-Stiftung. Haben Sie vielleicht eine Kommunistin, die uns erklären sollte, wie wir das mit der Meinungsfreiheit hier machen können? Ja, zufällig haben wir eine da oder zwei. Pandemie nochmal ganz verstärkt ganz neue Gruppen, die so in das Hate Game auch dazugekommen sind. Also Forschungseinrichtungen zum Beispiel, Krankenhäuser, Mitarbeiter von Krankenhäusern haben sich bei uns gemeldet. Was machen wir denn mit dem ganzen Mist? Also Überraschung ist es da und wir müssen irgendwie einen Umgang damit finden. Das Hate Game. Ja, hallo, ich bin Hatice Inge und ich bin bei Neuen Deutschen MedienmacherInnen Öffentlichkeitsreferentin des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Das ist das neueste Projekt der Neuen Deutschen MedienmacherInnen mit HateAid, das Netz und Jugendschutz.net eine Kooperation. Wir machen das Monitoring, wo wir uns den Hass im Netz nochmal genauer angucken, inwieweit die Social Media Arbeit von einzelnen Redaktionen das mal vielleicht sogar pushen kann. Aber bis zu diesem Jahr habe ich aber bei Campbank gearbeitet und habe dort das Community Management mit aufgebaut und habe da eine Redaktion aufgezogen und einige Techniken auch entwickelt, wie man mit dem Hass im Netz umgehen kann, wie man das gut abarbeiten kann und naja, vielleicht ergänze ich das ja jetzt ja gleich. Hi, ich bin Nadine von Das Netz, auch Teil des Kompetenznetzwerks, was Hatice gerade erwähnt hat. Und Das Netz ist die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Wir bringen ganz viele Menschen zusammen, die etwas gegen Hass im Netz unternehmen wollen, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, von Unternehmen, aus der Politik, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und auch den Austausch dazu zu fördern, was einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und wir da eben diese Allianzen brauchen. Deswegen sitzen wir auch hier. Und ich freue mich auf die Diskussion. Es ist ein Problem. Es ist ja auch voll das diverse Panel, muss ich mal sagen. Ja, wir haben ja viele Meinungen drin vertreten. Antonio-Stiftung und Medienmacher. Ja, ja, genau. Was ist denn das Nette? Das ist nicht, als wenn das im Internet eingeschlafen wäre. Ja, das kennen wir aber schon. Ich glaube, die waren auch in dem Trust and Safety Council von Twitter drin. Zusammen mit Jugendschutznet, die wir auch gerade schon gehört haben. Oh mein Gott. Das ist Spaß. Kompetenznetzwerk für Zahn. Okay. Vielen lieben Dank. Meine erste Frage ist Community Management 2022. Wie hat Hass im Netz eigentlich den Beruf verändert? Also bei mir hat ja tatsächlich einen Beruf geschaffen. Also. Das ist echt der einzige Trend so seit 5 Jahren oder so, dass jetzt Hass Also ganz im Ernst. Also 2000, ich meine, das ging ja schon ganz relativ früh los, aber 2017 hatten wir diese besagte Bundestagswahl, wo wir in Deutschland komplett überrascht waren, wie dieser Hass quasi in den Kommentaren mit Reconquista Germanica und wie diese ganzen komischen Trollfabriken hießen, dann die ganzen Kommentarspalten überrollt haben regelrecht. Und da ihre Kampagnen durchgezogen haben, dass so innerhalb von wenigen Minuten hatte man plötzlich so hunderte Kommentare, aber so wirklich unterirdisch. Und ich muss sagen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat echt ein bisschen Fortschritt gebracht. So, es war 2017 wirklich ein furchtbarer Raum, auch was wie konkret und explizit die Sprache auch war. Und da hat tatsächlich Campact als große Organisation festgestellt, so ja, wir kommen da nicht mehr hinterher, das ist zu viel. Wir müssen einen Community-Management-Bereich aufbauen und das war dann meine Stelle. Und da musste ich tatsächlich beim Bewerbungsverfahren damals einen Beitrag angucken von Campact. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Minister hieß, ehrlich gesagt, das ist auch Geschichte. Und auf jeden Fall, das war ein Beitrag, da waren 15.000 Kommentare drunter. Und ich hatte das irgendwie so monitoren sollen als Aufgabe und das war echt unterirdisch. Es ging um Klima, Windenergie oder worum auch immer. Es war richtig schrecklich. Aber es hat mir einen Job geschaffen. Oh, ja, immerhin. Ja, und das kann ich aus der Praxis auch freut sich, dass sie einen Job bekommen hat, aber beschwert sich über die Arbeit. 15.000 Kommentare durchzulesen, ja, das schafft man doch an einem Arbeitsplatz. Oh, es war so schlimm, ich musste arbeiten. Aber zum Glück durfte ich, oder wie? Ja, aber das sind ja genau die Stellen, von denen wir seit Jahren reden, ne? Also die mit Steuergeld über irgendeine Stiftung, über irgendeinen Kram geschaffen werden. Ja. Und wo dann solche Parteigänger wie die Frau Insche hingestellt werden, ja, die ja auch kein unbeschriebenes Blatt auf Twitter ist. Und es war sehr schlimm, ja, unter dem irgendwas mit Windrädern. Weil das ja auch ein Thema ist, zu dem man nur mit irgendeinem eine Politiker Meinung auch haben vielleicht. Kann. Ja, ja genau, das ist die Person Problem. Von dem Politiker, wo man sich über Dinge aufregen kann. Das ist das Thema, wo man unterschiedliche Ansichten zu haben kann. Aber ja, der Name sagt das ja schon. Campact, Kampagnen und aktiv werden steckt da drin. Ja, aber das ist nur das Camp gelesen und dachte, das ist irgendwas Gemütliches. Camp Act, ja. Oh Mann. Also es ging so 2015 so langsam los, als wir hier ganz viele unschöne Diskussionen auch über Geflüchtete hatten in Deutschland. 2017 war definitiv auch nochmal ein ganz großer Push, weil mit dieser Bundestagswahl diese Öffentlichkeit plötzlich gemerkt hat, oh je, da ist irgendwie was im Busch. Und ich glaube, so richtig Alarm im wahrsten Sinne des Wortes hatten wir mit Beginn der Pandemie. Weil plötzlich wirklich auch jeder Schönwetter-Community-Manager-Managerin da draußen gemerkt hat, oh mein Gott, es kann auch mich treffen. Ich, als bestes Beispiel ist eigentlich immer hier die Behörden, die früher so ein bisschen Kommunikation gemacht haben. Ja, und auch da wieder, ihr setzt euch jetzt hier hin und redet irgendwas von 2015. Ey, die diversen Leute, die sich den Krempel angeguckt haben, sind da zum Schluss gekommen, dass euer Qualitätsjournalismus, ne, mit den Leuten, die das beruflich machen, da richtig heftig versagt hat, das irgendwie vernünftig abzubilden. Aber irgendwelche Leute im Internet, die... Ja, wir erinnern uns ja alle noch an die Silvestergeschichte damals 2015 in Berlin, wo die Medien versucht haben, den Deckel einfach drauf zu halten. Und solche Ereignisse oder für mich auch, das kann man aber sehen, wie man will, natürlich die Geschehnisse um den Maidan 2014 und Gamergate ja sowieso, aber ja... Es kommt halt drauf an, wenn die Medien halt ihren Job nicht machen, wie du eben gesagt hast, dann suchen die sich die Leute andere Kanäle. Und dass es da rauer wird als in den Medien, liegt irgendwie im System von so einem Twitter oder einem. Ja, ich wollte damit jetzt eigentlich sagen, dass sie das ja so hinstellen, als hätte man da irgendwie wissen müssen, was jetzt irgendwie richtig und falsch ist und so. Aber es wussten ja selbst die Leute nicht, deren Job das ist, solche Sachen aufzubereiten. Sondern die haben auch nur ihre eine Sicht. Und ja. Die mussten auf einmal die Definitionen erweitern. So nach dem Motto, ja, hier darf alles gepostet werden, was von der Meinungsfreiheit abgedeckt ist. Oh nein, das ist einfach nicht politisch korrekt. Deswegen. Oder suchen sie auch nach anderen Sachen, als wir das vermuten oder so. Ne? Das ging ja mal mit dem Feminismus rum, dass da irgendwie die Kritik verboten soll, sozusagen. Und das werden sie sicher nicht so oft kommunizieren wollen, zum Beispiel. Haben und dann plötzlich Corona-Maßnahmen kommunizieren mussten. Und ihr könnt euch vorstellen, was da dann los war. Und das hat dem Berufsbild definitiv sehr viel Auftrieb gegeben. Nee, kann ich nicht, erzähl aber doch mal. Die Herausforderung, was war denn da los jetzt? Die vorher schon da war. Ja, da war halt auch los, dass Leute was geschrieben haben, was denen ja, nicht gefallen hat. Ja, eben. Mann, nichts Besonderes, das ist doch immer so. Da war auch los, dass da nicht viel von übrig geblieben ist von dem ganzen Kram, ja, den sie die ganze Zeit erzählt haben. Also es hat ja keine 2-3 Wochen gedauert, bis die ganze Scheiße schon hinfällig war, die sie erzählt haben. Weil sich das aber ja eigentlich einmal komplett rumgedreht hat. Die sind ja im Zeitraum von ein paar Wochen gewechselt von, ach ja, das ist eigentlich alles vollkommen harmlos und die Rechten benutzen ja, sie meint es doch, aber, das ging um in den Kommentaren ab und zu, das ist doch ihr Thema. Oh mein Gott, die Welt geht unter, aber die Rechten behaupten, es wäre alles harmlos. Das haben die ja im Zeitraum von ein paar Wochen haben sie da komplett die Seiten gewechselt. Ja. Und ja, aber irgendwelche Leute, die unter irgendwas schreiben, die müssen trotzdem aber dann auf demselben Ding sein, weil ansonsten ist das ja falsch oder nee, es ist ja auch mit böser Absicht dann, um irgendwelche Grenzen des Sagbaren zu erweitern und bla bla bla bla bla. Ja. Die armen Community Manager. Waren auch verschärft. Da kommen wir ja auch noch Drin. Ich glaube, was sich insofern auch verändert hat, war, dass wir haben 2017 so ein bisschen auch in unserer Vorbesprechung als Wende definiert. Und davor war noch diese Kultur und die Stimmung, dass man auch in Dialog treten kann, also auch mit Menschen, die konstruktive Kritik geben und man die Kommentare einfach auch moderieren ließ oder selbst moderiert hat. Und dann irgendwann war das aber der Punkt, dass dass man einfach nur doch zensieren musste. Ja, weil ihr weil die Journalisten, wo ihr diesen Krempel da euer Community Management macht, weil die ihr in den kompletten hier Verlautbarungsmodus gewechselt sind. Und wenn das sowieso alles nur ein Zeug irgendwie ist, dann kommt euch das wahrscheinlich so vor, dass die anderen dann die andere Seite sind. Wenn die sind nämlich sachlich. Die Redaktion. Ja, aber man will ja auf der anderen Seite auch dieses Framing, dass die Leute, die aufmüpfig sind, dass die alle in diesen Putin-Freunde, Corona-Leugner, Nazis, Querdenker, was auch immer, Sack kommen. Weil ich habe langsam wirklich das Gefühl, diese Leute möchte man wirklich loswerden, weil die sind so unbequem. Ja, wenn man man immer weiter an diesem Framing arbeitet, dass es völlig in Ordnung ist, diese Leute auf die eine oder andere Seite aus den Kommentarspalten, aus den Foren, von Twitter, überall rauszubringen. Weil Demokratie, bla bla bla, das ganze Gesülze halt. Ja, man erkannt hat, zurück. Okay, es müssen einfach auch viele gelöscht und gemeldet werden und es ist auf die Müssen, zu ja, müssen gelöscht werden. Ja. Was es noch gab 2015, 16 war ja mit Humor gegen Hass. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an diese Zeit erinnert, diese ganz edgy Reaktion, da schreibt jemand was Rassistisches und hey, das Community Management sucht diesen rassistischen, ekligen Kommentar raus und reagiert total edgy und witzig darauf und kriegt dann darauf ganz viele Likes, weil dann irgendein anderes Medium dann das aufgreift, als Zitatkachel irgendwo verwurstet und da gibt es ganz viele Likes für. Also zum Glück ist das auch Geschichte. Hoffen wir, dass es Geschichte ist. Was? Ich verstehe nicht. Also da macht jemand einen witzigen Kommentar auf einen rassistischen und der wird dann für Likes irgendwie gezeigt und wir hoffen, dass das jetzt vorbei ist. Warum? Weil ich meine, ich mache auch gern, wenn jemand einen dummen Woken-Kommentar macht, mache ich auch gern was Witziges drunter. Ist doch ein guter Weg, damit umzugehen. Ja. Verstehe ich nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Republika-Motto Laugh Out Loud war auch 2017, allerdings natürlich im Mai schon vor der Bundestagswahl. Also diesmal war Anyway the Wind Blows, was ich irgendwie auch lustig fand, so Fähnchen Republika halt. Sag bloß, ja. Ja, das ist natürlich passend. Der Wind blowt aber nur aus einer Richtung. Ich würde dazu auch gerne nochmal unter der Frage, was hat sich vielleicht verändert, eine Anekdote erzählen, die mir gestern zugetragen wurde. Ich stand so am Stand unserer Stiftung hier im Foyer der Republika und es kam also eine Besucherin zum Stand und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch zum Thema Hate Speech und was kann man tun. Und sie hat erzählt, ja, ich bin auch Community Managerin für einen Verlag und heute Morgen bin ich in unseren Insta-Account, habe die DMs geöffnet und das Erste, was mich da angeguckt hat, war ein Dickpic. Sie meinte, ich habe noch nicht mal gefrühstückt und das so. Und es stellte sich heraus, sie hat es sich ein bisschen genauer angeguckt und es gab also schon vorher eine Konversation mit der Person, die das geschickt hat. Das war ein 13-jähriger Typ, der halt irgendwas Blödes ihr am Tag vorher geschrieben hat. Sie hat darauf freundlich geantwortet. Und diese Antwort auch namentlich unterschrieben. Und deshalb wusste halt der Typ dann offenbar, dass es eine Frau ist, mit der er kommuniziert. Und hat sich deswegen offenbar halt berufen gefühlt, so seinen Schwengel da reinzuposten. Seinen, ja? Oder den von 13-jähriger postet seinen Schwengel, oder was? Das ist doch Kinderporno. Oder was? Hallo? Ja, das ist außerdem Kinderpornografie. Hoffentlich hat die das nicht mehr auf dem Rechner. Würde ich jetzt aber mal nachgucken, Fritz, Peter, Erwin. Das Gesicht ist auf jeden Fall gut für mir. Das war ich bezeichnet. Also der größte Gegner, den die Leute haben, ist ein 13-Jahre alter Shitposter. Ja, da müssen wir jetzt... Wir werden alle sterben. Mit Moderation wäre das nicht passiert, scheinbar. Ja, Paulanergarten, sagt der Chat, habe ich auch gerade gedacht, ob ich dazu sage, so, ja, bist du sicher, dass es nicht ein Foto von der Flasche Paulaner war? Aber ja, ich glaube, das mit dem 13-Jährigen, das macht die Geschichte dann doch noch irgendwie rund. Aber ich frage mich auch immer, wie die Leute darauf kommen, dass das der Penis von den Leuten selber ist. Weil, also. Sie hat es genau angeschaut, Chris. Wahrscheinlich, ja. Wir trinken übrigens kein Paulaner, wir trinken nur die gute Hirschquelle mit extra viel Uran. Und ja, warum erzähle ich das? Also ich glaube, dass ja, es sind auf jeden Fall einerseits Hardcore-Rassisten und überzeugte Rechtsextreme, mit denen wir es ganz massiv in den Kommentarspalten zu tun haben. Aber am Ende auch Juden, ne? Das 13-jährige sind halt auch so. Hardcore-Rassisten, 13-jährige überzeugte Ja, da wisst Rechtsextreme. ihr genauso gut Bescheid, ne? Weil ihr euch eure Kommunisten, die ihr da anstellt, das so gesagt haben, oder wie? Inkelstein sagt, die haben Ganz normale. Peniserkennungssoftware. Das kann natürlich sein. Biometrische 13-Jährige, die Bilder. sich irgendwie berufen fühlen, Misogynie zu spreaden, die antisemitische Kommentare in den Kommentarspalten posten. Aber es gibt natürlich einen wichtigen Unterschied. So, die überzeugten Rechtsextremen, die überzeugten VerschwörungsideologInnen, die machen das natürlich aus einem bestimmten Grund, nämlich weil sie ganze Gruppen der Gesellschaft so rausekeln wollen aus den sozialen Netzwerken. Und das ist ihr Ziel tatsächlich, ne? Also Gruppen zum Verstummen zu bringen, Gruppen rauszuekeln. Ja, aber die Leute alle als Rechtsextreme zu bezeichnen, so breit, das ist aber nicht ein Grund, um die Leute zum Verstummen zu bringen, ne? Das ist total empirisch festgestellt, oder wie? Und wenn wir so an die Studie vom IDZ aus 2018, also Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, denken. Ja, was überhaupt nichts mit euch zu tun hat, ne? Außer dass da der, wer war es, Quant oder wie heißt der Typ? Quent. Quent, ja. Quent los. Mit dem Namen Hass im Netz. Da haben die Forschenden ja auch tatsächlich nachweisen können, so 50% der Leute heute trauen sich nicht mehr in problematischen Diskussionen überhaupt mitzusprechen oder sagen, sie halten sich auf jeden Fall zurück. 17% haben in der Warum? Studie gesagt, sie Warum? wussten. Moment mal, kann doch jeder seine Meinung sagen. Er muss dann nur mit den Konsequenzen leben, die das hat. Das höre ich von diversen Leuten Eben. ständig. Und wenn man dann damit nicht Wo ist leben denn kann, das dann Problem? muss man es lassen vielleicht. Gar nichts mehr zu kontroversen Themen. Also, ne, das zeigt halt, ein Stück weit erreichen diese Leute ihr Ziel. Sie bringen ganze Gruppen der Gesellschaft zum Verstummen. Und genau, da müssen wir natürlich einfach einen Umgang mitfinden. Ja, und genau da müssen die Community-Managerinnen ran. Die müssen quasi wirklich ganz nach vorne in die schlimmen Kommentare rein. Und da stellt sich mich Sicher bringen ja die nur Community natürlich Manager Leute gerade zu auch als verstummen, Verbandsvertreterin ganz stark die Frage, welche Rahmenbedingungen müssen denn eigentlich die Arbeitgeberinnen hier schaffen? Das bedeutet, die Menschen, die wirklich auch Seiten da draußen betreiben, die, ja, ob es eine Organisation ist, ein Unternehmen oder auch ja, ein Verband, wie auch immer. Was brauchen Community Managerinnen heute von ihren Arbeitgeberinnen, um gut arbeiten zu können? Erstmal einen Job. So ganz im Ernst. Also Community Management ist ja häufig etwas, das Eine wird in vielen Community, wa? Redaktionen, auch in sehr großen Redaktionen, abgetan. Das können dann die Studis so ein bisschen nebenbei machen. So, das können die machen, die Studis. So 10-Stunden-Job, kommen tausende Kommentare rein. Dass das auch an die Psyche geht, an die Substanz geht, was sie da lesen, dass sie da wirklich dann in so einem Tool, so einem Social Media Tool kommen die ganzen Sachen Er reingeschneit, macht man doch was hat gar kein anderes Ende als mehr. okay. Und dann hat man auch, aber das Problem ist, dass da immer wieder so Diskurse und Codes entstehen, die recht, also diese ganzen Trollarmeen oder wie man die auch mal nennen möchte, die haben ja auch andere Codes, die Sprache verändert sich. Und das heißt, diese Studis, die haben ja meistens diesen hauptberuflich Studierende, das heißt, die haben gar nicht die Ressourcen, sich in diese Debatten richtig einzuarbeiten. Ja, und deswegen brauchst du das Diktionär, was bedeuten die Sachen wirklich, herausgegeben von der Amadeo-Antonio-Stiftung, herausgearbeitet von irgendwelchen Kommunisten. Oder wie? Ja, ich meine, warum machen die Studis den Job? Es ist, ich meine, also die Dame ist so ein bisschen Ja, ist halt das Niveau von Frau Strobel und Frau Dingens vom letzten Mal. Ja, ich meine, wir hatten ja so Sachen hier schon von Facebook und was da teilweise für Sachen hochgeladen werden, die Leute da sich angucken müssen und so. Schon übles Zeug, aber... Ja, aber das ist übles Zeug und ja hier nicht. Von Kommentar- wir reden ja hier von so Hasskommentaren. Ja. Ja. Was interessiert mich das, wenn ich da als Student sitze und jemand sagt zu dem Typ, der da schreibt, irgendwie, keine Ahnung, bla bla bla bla bla, irgendein ganz schrecklich übler Hass, muss mich doch gar nicht berühren, im Endeffekt. Also, ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit den Leuten, die Bilder da raussuchen müssen. Ja, eben. Also da wirklich löschen, und dann ist der weg. Jo. Also, gehen wir auf höchstem Niveau. Es ist ja jetzt nicht. Das müsste die eigentlich jemand tun, hauptberuflich. Ich meine, ich habe auch mit Studierenden gearbeitet, aber ich habe mir die ganze Zeit die Debatten angeguckt. Ich habe mich da die ganze Zeit reingefuchst. Ich bin ständig beim Spiegel, beim ZDF heute, in die Kommentare reingehabt, mir angeguckt, was benutzen die gerade eigentlich für Argumente. Und dafür sollte man erstmal die Strukturen schaffen. Das als Job ansehen erstmal auch. Was benutzt du nicht für Argumente? Jetzt sind wir schon von kurz zu Argumenten geschifft. Aber was denn für Argumente? Kann man die jetzt kategorieren? Und ja, die Argumente sind die kurz. Das ist ja genauso wie das, was Frau Kracher da, die Kommunistin, ja neulich gemacht hat. Die hat diese Trans-Debatte genommen, die hat die ganzen Sachen, die da so gesagt werden, genommen und hat behauptet, das wären alles Codes. Schwer überanalysiert, würde ich mal sagen. Ja, das, wenn du aber liefern musst, irgendwie, ja, um relevant zu bleiben, dann bedeutet Fren halt auch, was war das? Free Right Wing Enemy. Ja. Ja, du weißt ja, dass wir Abgabe haben nächste Woche, ne? Und nicht als Freizeitaktivität. Geil, ein bisschen Hass, ein bisschen Morddrohungen. Also, come on. Genau. Ja. Ja, aber alle absolut, diese Leute werden dafür doch bezahlt. Das ist einfach ein wahnsinnig herausfordernder Job. Ne? Also man muss einfach, wie du sagst, so ganz tief drinstecken in so vielen Debatten. Man muss Ahnung haben von Netzkultur und wie bestimmte Sachen gemeint sind. Ne? Auch so rechtsextreme Codes. Ne? Also so, das weiß halt nicht jeder und jede, was eigentlich gemeint ist, wenn da steht in der Kommentarspalte Goldstücke oder so. Ne? Solche Codes, die muss man erstmal entschlüsseln können. Und das ist eine krasse Herausforderung. Ja, ich bin mir sicher, die schreiben einfach nur Goldstücke und nichts anderes. Und keinen Zusammenhang, aus dem sich das irgendwie erschließt oder so. Und das ist ja auch nur was die sich ausgedacht haben. Das ist nichts, wo ihr irgendwie mit angekommen seid. Irgendwelche Leute, die das einem schmackhaft machen wollten, dann sowas mit Goldstücke gesagt haben. Ja, das glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Was die bringen, die Zuwanderer, ist wertvoller als Gold. Ja, es gab jemanden, der das gesagt hat, genau. Und dann wird es sich immer noch ein veralbernes Thema. Ja, veralbernes dauerhaft zu sagen, das ist natürlich auch so eine Art, die vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, weil sie eben dauernd anecken will und so. Das weiß ich auch nicht, ist auch wirklich so schön. Ja, aber das wird doch jeder wissen. Die werden das doch schon sicherstellen, dass dieser Zusammenhang Kontext, sich da ergibt. Wir tun jetzt so, als wäre das jetzt irgendwie so die übelste Masche irgendwie, hinter dem man nur die trainierten Leute irgendwie dahinter kommen, aber natürlich ist es trotzdem so gefährlich, dass man sich drum kümmern muss. Also. Ja. Oh, und das Emskirchener Drehstromprojekt Rudi, das hat auch vollkommen recht, wenn es sagt, Goldstück ist nicht so schlimm wie Nazis oder Hardcore-Rechtsextremisten, weil das ist ja auch, dann könnte man auch sagen, wenn man sich in den linken Kommentarspalten umsehen will, dann muss man wissen, dass sie so Codes benutzen. Also wenn sie was sagen wollen, Leute, die anderer Meinung sind als wir, dann sagen sie rechtsextrem. Ja, und das tun die auch die ganze Zeit. Also ich sag nur, Health. Hier, soziale Gerechtigkeit. Diese ganze Flaggendebatte mit der Sternenzerstörer Regenbogenflagge. Empathie. Ist doch auch ein Code. Empathie ist auch ein Code bei den. Ja, für ich will meinen Willen haben. Empathie bedeutet für die, dass andere Leute klein beigeben. Ja, Empathie bedeutet, dass die Leute, die ich als die Opfer ausgemacht habe, ihren Willen bekommen. Ja, dass die anderen sich in mich mal reinversetzen und meine Situation. Aber guckt sich dann ja mal diese leeren Augen an, wie viele Hasskommentare die gesehen haben müssen. Echt, ey. Starren in die Unendlichkeit. Es wird wohl nicht viel hinter, wer weiß, ne? Hinter diesen Augen. Hinter den Kommentaren. Herausforderung, dass die erfordert eigentlich konstante Weiterbildung der Kolleginnen, Darüber hinaus finde ich es aber auch wichtig, dass eine Organisation so eine Struktur zur Verfügung stellt, in der man überhaupt sich in der Lage sieht, mutige Entscheidungen zu treffen im Community Management, ne? Wo ich nicht Angst haben muss, was Falsches zu schreiben oder was unberechtigt zu löschen, sondern oder immer fragen muss, bevor ich irgendwie einen Kommentar überhaupt losschicken, also posten darf. Das heißt also, im besten Fall bekomme ich von meinem Arbeitgeber irgendwie ein Klima, ja, in dem ich erstens löschen, Vertrauen genieße, aber auch einfach im besten Fall schriftlich so ein Werte- oder Leitbild für das Unternehmen, für die Organisation, auf das ich mich jederzeit berufen kann, wo ich sagen kann, so mit dieser Aussage verstößt du einfach gegen unser Leitbild und deswegen kann ich den Kommentar hier guten Gewissens verbergen, ja, oder löschen. Deswegen ist besser, wenn man 4- oder 6-Augen-Prinzip anwendet, ne? Dass man 2-3 Leute drüber gucken und sagen, ich glaube, er missversteht auch ein bisschen die Wichtigkeit seines Jobs. Also es gibt keine Kernschmelze, wenn man ein paar Kommentare durchkommen oder so. Es veröden keine Landstriche, es verhungert niemand. Also bei diesem Spruch gerade eben von ihm muss ich daran denken. Woran muss ich denken? Jetzt habe ich es vergessen. Was hat er nochmal gerade gesagt? Ja, was hat er denn gesagt? Weiterbildung. Weiterbildung zum Beispiel. Ja, und muss ich nochmal zurückgehen. Das war relevant irgendwie. Was Drohungen. Also, come on. Genau. Also, come on. Weißt du, absolut. Also ich glaube auch, es ist einfach ein wahnsinnig herausfordernder Job. Ne? Also man muss einfach, wie du sagst, so ganz tief drinstecken in so vielen Debatten. Man muss Ahnung haben von Netzkultur und wie bestimmte Sachen gemeint sind. Ne? Auch so rechtsextreme Codes. Ne? Also so, das weiß halt nicht jeder und jede, was eigentlich gemeint ist, wenn da steht in der Kommentarspalte Goldstücke oder so. Ne? Solche Codes, die muss man erstmal entschlüsseln können. Und das ist eine krasse Herausforderung, dass die erfordert eigentlich konstante Weiterbildung der Kolleginnen. Darüber hinaus finde ich es aber auch wichtig, dass eine Organisation so eine Struktur zur Verfügung stellt, in der man überhaupt sich in der Lage sieht. Ach ja, genau, die Netiquette. Da erinnere ich nur an dieses Ding von Quark hier oder Quarks, vielmehr dem echten Quarks. Die haben ja, als man ihre Sachen verfremdet hat und das runtergepostet hat, gesagt, bitte, sie dürfen hier nichts, unsere verfremdeten Sachen hier nicht posten. Und Verweis an unsere Netiquette, also an irgendwelche Sachen, die wir uns selber ausgedacht haben, die hier irgendwie die Regeln sein sollen. Und das ist dann, ihr dürft unsere verfremdeten Sachen nicht verfremdet hier reinposten, auch wenn es zu erkennen ist. Also, und das, ja, oder wo ich da auch dran denken muss, ne, Stichwort Empathie ist ja gerade schon gefallen. Wir hatten ja am Sonntag diese Geschichte da von der FDP und der Strack-Zimmermann und diesem De Vries mit dieser Sache da von wegen, wir haben mitgemacht und so. Und da hat die Strack-Zimmermann ja auch gesagt, der würde da gegen die hier Grundsätze von der FDP verstoßen, wo dann so ein Schlagwort wie Empathie halt auch draufsteht. Und ja, wenn der sowas macht, dann ist er derjenige, der nicht empathisch ist. Aber wenn die Strack-Zimmermann irgendwie sagt, irgendwelche Leute wären... würden andere Leute terrorisieren und so, weil sie Entscheidungen über ihren eigenen Körper treffen, dann ist das natürlich voll empathisch, ne? Und total auf Linie, auf jeden Fall mit allen Leitbildern im Einklang. Ne? Also, ja, das ist doch auch alles Wieselei, unsere Werte. Ja. Und auch das Quatsch mit dem Weiterbilden. Also, ich meine, sicher muss man ab und zu mal ein paar neue Begriffe lernen, aber da gibt es ganz andere Berufe, wo man sich weiterbilden muss. Anstatt nur irgendwelche Begriffe neu lernen, die jetzt für irgendwelche Phänomene. Da merkt man auch Werte, die wollen Werte haben als Schwert gegen Leute. Die wollen Werte haben, damit sie wissen, was sie dagegen die vorgehen sollen oder so. Ja. Das sind super Werte auf jeden Fall auch. Aber das ist einmal die Antonio-Stiftung auf jeden Fall, wie sie leibt und lebt. Mutige Entscheidungen zu treffen im Community Management, ne? Wo ich nicht Angst haben muss, was Falsches zu schreiben oder was unberechtigt zu löschen, sondern oder immer fragen muss, bevor ich irgendwie einen Kommentar überhaupt losschicken, also posten darf. Das heißt also, im besten Fall bekomme ich von meinem Arbeitgeber irgendwie ein Klima, in dem ich erstens Vertrauen genieße, aber auch einfach im besten Fall schriftlich ja, so ein Werte- oder Leitbild für das Unternehmen, für die Organisation, auf das ich mich jederzeit berufen kann, wo ich sagen kann, so mit dieser Aussage verstößt du einfach gegen unser Leitbild und deswegen kann ich den Kommentar hier guten Gewissens verbergen oder löschen. Ja. Aber diese ganze Vorzensur, die ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Also diese, wir schalten frei, wenn wir das Kommentar geprüft haben oder so, das ist eigentlich auch nicht richtig. Ja, das sagt er jetzt gerade auch nicht, dass sie sowas machen. Hatte ich so verstanden, ja. Gut. Also runternehmen sie eben nicht nur das Community-Management machen, ne? Also die Personen, die in den Kommentarspalten sind, die moderieren das, was dann letztlich am Ende zu sehen ist nach außen, aber die Strukturen intern, die müssen ja stimmen. Also auch diejenigen, die Entscheidungen treffen in unterschiedlichen Abteilungen, müssen das auf dem Schirm haben, müssen das anerkennen, dass es eben auch gerade für Unternehmen nicht nur um den Verkauf von Produkten geht, sondern eben auch um gesellschaftspolitische Themen, die dann nach und nach in die Kommentarspalten kommen und dass es eben auch nicht möglich sein kann, dass also dass alles diskutiert wird. Und das ist auch so ein Spannungsfeld zwischen, okay, was ist ein schmaler Grat zwischen mehr Traffic und Wachstum und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und das anzuerkennen als Arbeitgeber und auch Menschen in den Managementpositionen reinzuholen, damit es eben dann auch konstante Weiterbildungen zum Beispiel gibt oder Antirassismus-Trainings in Unternehmen, was ja eine Voraussetzung dafür ist, damit solche Themen auch tatsächlich erkannt werden können. Ja, das bedeutet, wir brauchen ganz klar erstmal überhaupt die Anerkennung des Berufsbildes, die Notwendigkeit des Ganzen. Wir brauchen vernünftige Ausbildung für Community und ja, eben auch teilweise noch Social Media Managerin, weil das ist ja auch immer noch, wie das hier genannt wird, noch sehr unterschiedlich. Wir brauchen die richtigen Strukturen im Unternehmen selbst. Und Hatice, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, ich würde da noch ganz stark noch oben drauflegen. Wir brauchen auch psychische Unterstützung für die Menschen, die wirklich tagtäglich sich in diese Grabenkämpfe reinbegeben. Weil das ist aus meiner Sicht noch etwas, was am häufigsten vernachlässigt wird. Da bekommt man dann gedrückt, stell dich doch nicht so an, das sind doch nur Kommentare im Netz. Originalzitat von einem Vorgesetzten zu einem meiner Community Manager. So, und das ist natürlich etwas, was nicht passieren darf. Es muss anerkannt werden, dass das etwas mit einem macht und den Menschen muss Supervision zur Verfügung gestellt werden. Denen müssen Mittel an die Hand gegeben werden, damit sie wissen, wie sie damit umgehen können. Weil nur wer wirklich auch, wem es gut geht, der kann auch wirklich gut moderieren. Das wollte ich auch gerade nochmal anfügen, diese seelische Gesundheit. Also ich mache das ganz transparent. Ich hatte zu Zeiten von Corona, wo ich keinerlei im Lockdown, wo ich keinerlei Rückzugsorte hatte, ich nicht raus konnte, kein Sportstudio, kein Café, nichts auf hat, hatte ich 3 Belastungsstörungen durch die Arbeit, weil ich da keinen Abstand mehr zu gewinnen konnte. Ich bin einfach komplett eingeknickt, ich konnte nicht mehr, aber mein Arbeitgeber hatte Verständnis, ich hab Supervision bekommen. Trotz dessen, also halt über Zoom, also ich habe da wirklich so sämtliche Unterstützung bekommen. Ich habe mehr Pause gemacht. Ich bin zwischendurch, weil ich die ganze Zeit diesen ganzen unsäglichen Hass, diesen Sozialdarwinismus, dass bestimmte Menschen ruhig durch Corona sterben sollen, ich konnte mich halt länger zurückziehen ab und zu. Ich bin manchmal einfach rausgegangen. Ich meinte, ich muss jetzt ganz kurz einmal, ich gucke mir jetzt King of Queens oder halt irgendwie sowas an. Also bitte, ja. Ich gucke jetzt einfach ein paar Sitcoms und dann komme ich wieder. Und das ist auch wichtig tatsächlich, dass man so diesen Raum. Leute sollen durch Corona sterben. Was sehen wir denn heute auf Twitter? Habe ich auch nicht gehört. Leute sollen durch Ungeimpftheit sterben, oder wie? Den hottesten Take fand ich einen aus Österreich, der meinte, man soll für Ungeimpfte die Todesstrafe wieder einführen, weil dann hätten wir endlich mal einen Anreiz, sich impfen zu lassen. Ja. Cooler Anreiz. Spaß. Anreiz ist, glaube ich, was anderes. Ne? Anreiz ist was Positives eigentlich. Sie sehen diese Sachen halt einfach nur auf einer Seite. Also, dass dieser gleiche Kram auch von Leuten kommt, die 4-mal geimpft sind und sagen, ja, wegen mir können die jetzt alle, die anderen können dann alle draufgehen oder was auch immer. Das kommt ja von beiden Seiten. Diese Dummheit ist ja an beiden unteren Enden des Hufeisens sozusagen. Das ist ja, Empathie und wir müssen das sozialverträglich gestalten. Das sind so die Aussagen, die dann im Moment nicht, also wo nur Luft drin ist sozusagen. Raum lässt, dass man vielleicht was außerordentliche Pausen auch macht. Ja, genau, die Verantwortung für seine Mitarbeitenden an dieser Stelle übernehmen. Und mit dem Stichwort Verantwortung würde ich auch gerne zur nächsten Frage überleiten. Wie schaffen wir es denn insgesamt, also nicht nur die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, sondern wie schaffen wir es denn, dass überhaupt Redaktionen, Organisationen, Unternehmen wirklich auch sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung, von der du, Nadine, gerade schon gesprochen hast, auch annehmen und auch sehen, dass wir hier ein Spannungsfeld haben, zum Beispiel zwischen Reichweite und Moral. So, ist es noch okay, dass wir Clickbait machen, obwohl wir genau wissen, was das mit der Gesellschaft macht? So, aus meiner Meinung nach ein ganz klares Nein. Und wie schaffen wir das, dass die Unternehmen das endlich auch verstehen? Ich glaube, so ein Anfang ist auch diese Runde. Also an alle, die hier sind, danke. Das ist ein ganz guter Start. Weil ich glaube, ja, ey, eure super tollen Analysen. Medienhäuser, die machen Clickbait ums Überleben. Na, also, die haben sich halt vom Journalismus verabschiedet und irgendwelche Aktivisten da hocken und die wissen halt, dass sie diesen Krempel so machen müssen, dass es halt viel geklickt wird. Weil ansonsten bringt es halt nichts mehr für die. Es sind viel Wahlfreiheit drin, das glaube ich auch. Und da könnt ihr nochmal dreimal so viel sagen, wie ja, wir wollen aber hier Qualität machen, damit wir uns auch nicht so aufregen müssen über die Kommentare. Ja, also, was ich eher schon ein bisschen schade finde, ist, dass. Dann gibt es euren Laden nicht mehr, wenn sich die Leute nicht aufregen können. Wenn in den Kommentaren, ob es jetzt mit oder ohne Manager, die Dinge, die im Artikel stehen, dann nochmal aufgeklärt und berichtigt zu werden teilweise, davon erfährt der Leser, der nur die Artikel liest, nichts mehr. Ne? Also da könnte man eigentlich auch noch was draus machen. Das wäre meiner Meinung nach der Journalismus gefragt, daraus was zu machen. Machen sie aber nicht. Ne? Ich denke, das mit dem Clickbait wird sich erledigen, sobald der neue Mensch fertig ist, der halt dann auch nicht mehr auf Clickbait anspringt, weißt du? Also, ja, sobald keine kann er nicht Nachfrage mehr lange dauern. Das sieht ja um die Ecke. Ja, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum viele von diesen Sachen so schlecht behandelt werden im Journalismus. Von den Beispielen, die wir gerade schon genannt haben, war ja gerade, dass immer in das Beuteschema von diesen Leuten da halt reinfällt. Und von wegen so, ja, ich habe hier irgendwas gehört, hier hat mir einer was erzählt, irgendwas mit Gamergate. Und die haben irgendwas erzählt, ja. Irgendwas mit Frauenhass. So, ja, oh, ja, Frauenhass, das ist ja gesellschaftlich relevant hier. Zacke, Attacke hier, da machen wir noch was. Und außerdem sowieso glaubwürdig, da brauchst du nicht viel zu schreiben, das glaubt jeder direkt und kannst du dann mittags abhaken und zum Essen gehen oder so. Und nicht weiter dann denken. Ja, aber es war dann eben falsch, genau. Marginalisierte Gruppen und wo die überall benachteiligt werden, ist auch vollkommen egal, wenn wir den Leuten da einen vom Pferd erzählen, wie schlimm angeblich diese Gesellschaft hier für die ist. Dass alle Leute sie nur scheitern sehen wollen oder was ich immer, wo so egal ist, erzählen wir denen von früh bis spät. So. Das muss von unterschiedlichen Seiten kommen. Also zum einen Menschen, die Entscheidungen treffen in Unternehmen, aber auch in Redaktionen oder Verlagen, aber eben auch diejenigen, die dann das Community Management machen, also das nach oben zu bringen, das zu thematisieren, sich auszutauschen, auch in den Unternehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem unzufriedenen Kunden oder Leserin und organisiertem Online-Hass von rechts. Und das zu erkennen und da zu wissen, okay, was tue ich in diesem Moment, um mich zu schützen, um damit umzugehen, auch das zu moderieren. Und was brauchen wir nachhaltig oder an welchen Strategien können wir als Unternehmen nachhaltig arbeiten, damit wir auch eine gesellschaftliche Wirkung haben. Weil die Unternehmen haben einfach und auch Verlage, Redaktionen Reichweite, die sie dafür nutzen können. Und ich glaube, wenn wir da alle pushen, die in diesen Kommentarspalten entweder unterwegs sind oder das auch sehen, das heranzutragen und zu thematisieren, das ist ein wichtiger Schritt dabei. Auch hier habe ich wieder nicht verstanden, wo sie überhaupt drauf hinaus will. Was sie sagt, das pushen. Ja, sie möchte, dass ganz viele Leute wie sie angestellt werden, die eine klare Unterscheidung treffen zwischen einem Kommentar von einem unzufriedenen Leser und einem Kommentar, der aus einer rechtsgerichteten Verschwörung zur Beeinflussung der Meinung stammt. Guck mal, wie selbstzufrieden sie grinst. Sie weiß, sie ist eine von den wenigen Menschen auf der Welt, die das mit hundertprozentiger Sicherheit kann. Mit voller Rückendeckung und bisschen Arbeitgeber. Ja, sie arbeitet ja auch bei das Netz und das gehört zum Jugendschutznet und das wird ja von sämtlichen Landesregierungen unterstützt. Ne? Also das ist ja quasi eine GO und nicht eine NGO. Und worauf sie sich freut, ist einfach das Durchsetzen von Zensur in allen Bereichen, die man erreichen kann mit solchen Metastrukturen wie dem Verband der Community-Beauftragten oder so im Unsinn. Und dann haben sie das Denken der Leute beeinflusst und freuen sich, glauben sie. Können ihre Codes verteilen und ihre geheimen Chiffren. Ja, über die anderen Codes legen und über die anderen Chiffres. Und da komme ich gerade, da bringst du auf einen Punkt, man könnte auch mal vielleicht auch mal Externe dazu holen, die sich dann einfach mal draufschauen. Also ich meine, ich nenne jetzt keine Namen von Redaktionen, aber einfach nur so ein Tipp, wenn zum Beispiel so ein Lead eine Debatte lostritt, ohne einen Namen zu nennen, aber so eine gesellschaftliche Debatte und da so ein Lead offline genommen wird. Und das ist aber eine rechte Kampagne, ganz offensichtlich. Also da hätte man sich einfach mal so ein bisschen mit Netzexpertinnen austauschen müssen, die dann gesagt hätten, halt, stopp, es bedarf keine Sondersendung, es bedarf keine Löschung, das macht es nur noch schlimmer. Moment, genau hier ist mir dann der Kragen geplatzt. Ja doch, Vier-Augen-Prinzip oder was jetzt? Da ist mir dann echt der Kragen geplatzt, weil mich hat das Böse daran erinnert, wie der Guardian damals Gamergate behandelt hat. Nämlich hat gesagt, wartet mal, bis Leigh Alexander kommt und euch allen erklärt hat, was das ist, bevor ihr darüber schreibt. Und genau so, das möchte sie hier auch. Was macht denn diese Redaktion, dass sie da, das war übrigens nicht Laila, wie man vielleicht glauben könnte, weil das ist ja eine Auszeichnung aus Mai. Sie bezieht sich da, denke ich, auf die Sache mit dem Hühnerstall und der Umweltsau. Das, was ja dann später offline genommen worden ist, vom WDR, glaube ich, war das. Ja, sie möchte halt also schon vorher eingreifen sozusagen, dass man Experten fragt. Das wären dann halt wahrscheinlich sie und die Dame daneben und hier die drei in Schwarz halt zum Beispiel. Das wären die Experten, die man dann fragt und dann sagen die, nee. Was da über den abgesagten Vortrag in der Humboldt-Universität geschrieben wird, ist alles rechte Propaganda, geht da mal nicht drauf ein. Ja. Und die hätten genauso, wenn es die damals schon gegeben hätte, hätten die Anfang 2015 auch gesagt, nee, schreibt besser nichts über Köln, das sind alles rechte Trolle. Und dann wäre das nur noch schlimmer gewesen. Und sie versuchen hier auch wieder eigentlich einen Deckel auf den Topf drauf zu drücken, der halt schon heftig kocht. Ja, wer gefährdet hier die Demokratie? Die Leute, die das Sagbare immer weiter einschränken wollen zugunsten ihrer Utopie oder gefährden die Leute die Demokratie, die sagen, nee, wir müssen weiter pluralistisch denken und müssen pluralistisches Denken auch erlauben und ermutigen und Kompromisse aushandeln gesellschaftlich. Und dass man da halt einfach so externe Expertinnen dazu holt, die das Ganze mal bewerten und dann analysieren, Datenanalysten angucken, die dann irgendwie anschauen, wer sind überhaupt die Kritiker? Das ist ja alles, Wer sind denn die Kritiker? Das muss man sich ja mal angucken. Wer sind die denn? Ja, das ja so nur rauskriegen. Aber wenn man sich anguckt, wer ihr seid, ne, dann ist es nur eine Verschwörungstheorie natürlich. Ne? Wo kommen die eigentlich wirklich her, die da in Schwarz? Und warum guckt die ganz links so komisch? Sind Terminator? Sie beschwört hier Zukunft gerade. Gesandt? Sie fuchtet so mit den Händen so. Ja, dreimal schwarzer Kater. Hey, so aus. Hey. Und dann. Das ist Misogynie. Es gibt Datenwolken, die zeigen, wo diese ganze Kritik herkommt. Das waren halt alles ganz klar rechtsextreme Netzwerke über Personen, über die das Ganze gestreut wurde. Es wurden überall Telefonnummern gestreut, dass man sowas auch mal in Kommentare reingeht tatsächlich und dann feststellt, Moment mal, die ganzen Anrufe, die bei uns reinkommen, also über den Kommentaren, sämtlich bei Facebook, Twitter, überall stehen die Telefonnummern. Also, nein, ist man da halt nein, die Redaktion hat eine Telefonnummer für Kundenkontakt und die posten die Leute einfach und sagen, ruft doch da mal an, wenn euch das nicht gehört. Nein, das kann, also, gibt es denn noch keine Sitten mehr im Land, rufen die einfach die Kontaktnummer für Kunden an. Ja, die Rechten lieben einfach Telefonnummern. Das ist halt so. 090. So ein bisschen mit Externen sich auch mal austauscht, einfach mal so vielleicht unwissend auch dazu steht, dass es okay, wenn man sowas nicht sofort selber entschlüsseln kann. Ja, und ich sag mal, jetzt im Fall wie von Redaktionen. Wie sie sich hier mystifizieren, dass man das nicht sofort entschlüsseln kann. Weißt du, wie Turing damals mit der Enigma, sitzt dann hier die Tante da und entschlüsselt die rechten Codes oder was? dieses ganze Nachdenken ja im besten Fall schon an der Stelle an, wo man eine Caption schreibt oder eine Überschrift. Ne? Also muss es immer der Clickbait sein, muss es immer die vermeintlich rhetorische Frage sein, die halt ganz viel Traffic erzeugen soll, sowas. Ne? Also ich glaube, am Ende nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern gerade auch gewinnorientierte Unternehmen müssen halt... Okay, also ich lerne hier gerade, Clickbait produziert rechte Kommentare erweitern die Grenzen des Sagbaren und was schließt mir daraus? Clickbait ist rechts. Das habe ich heute gelernt. Aber macht das Gawker dann nicht zu einer rechten Website? Ja, es ist eine rechte Website. Das hat der Experte von der Amadeo und Toni Stiftung gerade so dargelegt. Also, das ist eine rechte Strategie, von Rechten benutzt wird. Es kommt, dass Demokratie und die demokratische Öffentlichkeit ein Wert an sich ist, der halt auch in den sozialen Netzwerken verteidigt werden muss, weil es auch das Unternehmen unter Umständen ohne diese Demokratie nicht mehr gäbe. Aber die Demokratie erhält sich halt nicht von alleine, sondern die muss schon aktiv verteidigt werden. Ja, Demokratie ist, wenn die Leute in dem Elfenbeinturm drin entscheiden, welche Sachen mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Ja, das ist Demokratie, oder was? Ja, das wir schaffen ihn nicht ab, wenn, dann machen das die Entscheider. Sowieso. Ja, definitiv. Ich glaube, ein ganz... Ja. Jetzt habe ich eben Werten gesagt. Ich meinte natürlich Interessen, weil das ist nämlich das, worauf es hinausläuft. Deren Interessen. Ist ja nicht so, dass sie sich überlegen, was ist uns irgendwie wichtig, sondern... Ja, das, was ihnen wichtig ist, sind ihre Interessen und die müssen halt verfolgt werden. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema an dieser Stelle ist noch, einfach auch eine Wahrnehmung dafür zu schaffen, dass Unternehmen zumindest rechtlich dafür auch wirklich schon jetzt verantwortlich sind, ob sie es wollen oder nicht, zumindest das, was rechtlich relevant ist, auch zu löschen. Das heißt, niemand kann heute eigentlich mehr irgendwie eine unbeobachtete Kommentarspalte ins Netz stellen, weil er im schlimmsten Falle dafür haftbar gemacht werden kann. Und das wissen ganz viele nicht. Und ich bin da vielleicht ein bisschen speziell, aber ich schreibe mittlerweile Unternehmen an und frage die, hey, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr dafür haftbar sein könntet? Und das ist auch was, was ziemlich... auch nicht immer so gut ankommt, gebe ich zu, aber was auf jeden Fall eine Wahrnehmung dafür schafft an dieser Stelle. Und ein anderer Punkt ist, und der geht... Hey, ich bin vom Verband der Community Manager. Wisst ihr eigentlich, dass wenn ihr keinen Community Manager anstellt, jemand gegen euch klagen könnte? Ja, wäre doch schade, wenn jemand gegen euch klagen würde, weil ihr keinen Community Manager anstellt. Ich habe gute Freunde bei der deutschen Community Manager Hilfe. Hier geht nahtlos quasi in unsere nächste Frage über. Wir Community- und Social-Media-Managerinnen müssen uns verdammt nochmal endlich davon verabschieden, dass wir das, was wir tun, in Likes und Klicks und irgendwelchen Bullshit-Zahlen messen. Weil genau das führt ja dazu, dass wir diese Spielchen spielen, dass wir nochmal ein Engagement-Bait hier machen, nochmal ein Clickbait da, nochmal gucken, wo wir eben Kommentare möglichst lustig beantworten können, damit mehr Interaktion in den Kommentarspalten ist. Aber es gibt andere Wege, die Erfolge zu messen, die euch auch viel mehr Anerkennung in den Unternehmen geben. Und da sage ich immer ganz gerne, guckt euch mal die Social-Media-Erfolgsmatrix vom BVDW ab und leitet von dort eure Ziele und damit auch die Messwerte, womit ihr euch messt, ab. Weil das ist das, was ein jeder Community-Managerin da draußen tun kann. Sucht euch Zahlen, dass ihr so einen Quatsch nicht mehr machen müsst. Weil es bringt weder euch noch den Unternehmen etwas. Und deswegen, so, das ist das eine, was ihr auch wirklich als Community-Managerin tun könnt. Und die Frage gebe ich auch jetzt nochmal in die Runde. Was denn für eine Zahl? Ja, und holt euch Unterstützung. Ne? Also das ist, dass wir sind alle aus, also wir drei aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo es sehr viel Expertise gibt. Wir haben das gehört, rechtsextreme Codes, Narrative, die mit Verschwörungsideologien verknüpft sind, die man vielleicht auch nicht sofort erkennt, oder auch Hass, wenn man psychische Probleme bekommt, weil man jeden Tag diese Spalten moderiert. Es gibt wahnsinnig viel Expertise. Warum stelle ich denn Leute ein, die so labil auf den Job reagieren? Ich stelle doch am Bau jetzt auch niemanden ein, der irgendwie zwei verschiedene lange Beine und einen krummen Rücken hat. Ich weiß doch, dass es Probleme gibt. Dann stelle ich doch nicht Leute dort ein, die nach zwei Wochen dann in der Probezeit schon sagen, oh, das geht mir aber an die Nieren mit dem ganzen Hass. Das funktioniert dann halt nicht. Das muss ich eigentlich auch aus Fürsorge für den Arbeitnehmer, muss ich sagen, nee, wenn du es nicht packst psychisch, dann ist das nichts für dich hier. Also in jedem Handwerksbetrieb kriegst du gesagt, wenn du halt einfach die Grundvoraussetzungen nicht erfüllst. Außerdem ist das eine total unterkomplexe Analyse, dieser scheiß Hassquatsch. Das ist doch irgendwie, das muss doch Ursachen haben und so. Aber ja, aber das ist alles, das predige ich doch auch schon seit Jahren. Ja. Das ist alles unterkomplex, was diese Generation von Aktivisten hervorbringt. Weil es ist alles nur bis Dienstag gedacht. Ja. Und nicht abgewogen, was in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Oder irgendwie auch nur ein bisschen, es wird einfach ein Plan gemacht, der schnell irgendwie hingeschmiert wird und dann wird er halt durchgezogen, Hauptsache er bringt Geld. Und diese Scheiße bringt ja offensichtlich im Moment Geld. Ja, zumindest den Leuten das problematisieren, ne? Sondern immer Stellen haben. Das Clickbait bringt Geld. Der andere Kram Geld bringt, weiß ich nicht. Ja. Also sie haben sicher jetzt hier diese Leute hier geholt und nicht irgendwelche von den Studenten, wie wir ja gerade schon gehört haben, die es in Wahrheit machen. Und das Ding ist, jetzt bin ich auch rausgekommen. Warte mal, was wollte ich sagen? Ah, fuck. Nee. Ist weg. Wir beim Netz arbeiten mit ganz vielen Organisationen zusammen, die wunderbare Arbeit machen. Und du hattest das vorhin, glaube ich, auch angesprochen. Also diese Zusammenarbeit auch zwischen unterschiedlichen Sektoren zu stärken, ist enorm wichtig. Und es gibt auch so Plattformen wie LoveStorm, wo man zum Beispiel Gegenredetrainings machen kann. Also was passiert? Wie läuft so ein Shitstorm ab? Wie kann ich mich verhalten? Es gibt die Amadeo-Antonio-Stiftung, die wunderbare Workshops anbietet, die Neuen Deutschen Medien MacherInnen mit Handreichungen. Also es gibt wahnsinnig viel und ich weiß nicht, ob das bei Unternehmen oder auch Redaktionen alles schon so bekannt ist. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, da sagt Bescheid, wir sind da. Genau, dafür ist auch der Bundesverband da. Wir sammeln quasi Community- und Social-Media-Managerinnen und bieten denen eine riesengroße Selbsthilfegruppe an. Aber was man auch machen kann, ganz klar, ist, dass Community-Managerinnen sich da so eine eigene Struktur schaffen sollten, wie sie mit Anfragen umgehen, legt euch FAQ-Dokumente an, ohne Ende. Ich glaube, ich habe in meinem Leben ich habe hunderte FAQ-Dokumente angelegt zu Fragen, die immer wieder aufkommen. Und dann auf jeden Fall niemals versuchen, persönlich zu nehmen, was da ist, und Abstand versuchen zu gewinnen. Du hast ja eben erzählt, dass es dir persönlich zu nahe gegangen ist, dass du Therapie, Counseling brauchtest. What? Und ich meine, FAQs anlegen, ja. Du fängst mit einem halbwegs komplexen neuen Job an, dann solltest du dir am besten Notizen machen. Well, das ist ja, also das weiß ich nicht, ob das was auf einem Podium bei so einer Veranstaltung zu tun hat. Das ist wieder ein Niveau, die Frage. Ja, schreib dir aber bitte auf, damit du es nicht vergisst. Wow. FAQ, was tun, wenn ich was lese, was mir nicht gefällt? Answer, schau ins Codebuch, Neurechte Strategien, findest schon was. Ist so ein Flussdiagramm. Ist eine 88 enthalten? Ist eine, was weiß ich, enthalten? Wird das Finger, das Okay-Emoji benutzt? Genau, kein Treffer erzielt im Codebuch. Ja, dann führt es als nächstes im Flussdiagramm zu neuen Eintrag im Codebuch erzeugen. Da so eine Abgrenzung zu finden. Und wenn es ein Thema ist, das euch zu nahe geht, ansprechen, dass es jemand anderes macht. Ich habe zum Beispiel, als das mit Hanau passierte, habe ich keinen einzigen Beitrag zu Hanau bearbeitet, weil ich war fertig, ich saß im ICE, musste nach Berlin an dem Tag, habe verheult einen Kuchen gegessen im Zug und hab, ich glaube, die Leute im ICE dachten alle, die Frau hat Liebeskummer. Nein, ich weine um die Toten in Hanau. Und dass man da halt wirklich auch sagt, das ist ein Thema, das kann ich nicht bearbeiten, das geht mir zu nah, einfach ansprechen, dass das wirklich jemand anderes macht. Es war für die Person vielleicht auch nicht so leicht, aber die kann es vielleicht ein bisschen leichter machen als man selber. Also wirklich auch seine eigenen Grenzen kennen, ansprechen und sich auch Auszeiten nehmen. Ganz wichtig, Pausen machen. Das ist nicht die ganze Zeit so, ich muss diesen ganzen Hass jetzt abarbeiten. Nein, dann kommst du halt nicht auf null. Ist so. Vielleicht auch ein bisschen Abstand nehmen von diesem Überzeugungsanspruch. Ne? Ja. Also ich glaube, viele, die in dem Bereich arbeiten, haben halt noch dieses Ethos, ja, wenn ich dann in die Kommentarspalte reingehe, dann muss ich doch die Leute davon überzeugen, dass Rassismus schlecht ist und dass Demokratie eine feine Sache ist. Aber das ist halt ein Anspruch, der, den ich zwar sehr schätze, aber der oft fehlschlagen wird. Ne? Also das produziert dann am Ende auch Enttäuschung und das will man nicht jeden Tag unbedingt. Dass Demokratie eine feine Sache ist, das wisst ihr vor allen Dingen nicht. Das merkt man ja auch immer wieder. Und ich meine natürlich, ist ein sehr oberflächliches Lob, da feine Sache. Es ist ja auch okay, ich meine, wenn du mit jemandem diskutierst, der von, auf der anderen Seite, da, also wenn ich zum Beispiel im Netz mit jemandem über Gamergate diskutiere, der von der anderen Seite kommt, das passiert nicht so oft, aber manchmal passiert das, aber da bewegt sich halt auch nichts. Diesen Anspruch darf ich auch gar nicht stellen, sonst bin ich natürlich enttäuscht. Aber dann ist es auch wieder für mich Job verfehlt, weil ich gehe da nicht hin, um Menschen zu erziehen, sondern ich gehe da hin, um ganz klare Regeln in einer Kommentarspalte abzuarbeiten. Also wenn ich glaube, dass ich da irgendwen dann noch überzeugen muss, dann sollte ich vielleicht lieber ins Missionswerk gehen oder zu den Mormonen oder so. Ja, und das würde mich auch schon wieder interessieren. Da hast du ja jetzt gerade mal ein konkretes Beispiel genannt. Da müsste man ja jetzt eigentlich mal einhaken und sagen, ja, was macht ihr denn da jetzt? Was ist denn da jetzt akzeptabel und was ist nicht akzeptabel? In diesem einen konkreten Beispiel mit Hanau. Und ich wette, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, wenn da irgendwie die Leute schreiben, ja, das ist doch gar nicht rassistisch oder so, das geht ja nicht. Das ist ja rechtes Troll-Narrativ. Ja, zum Beispiel, obwohl ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das in dem Fall dann letztlich auch sowieso so genervt hat, dass er da überhaupt nichts von wissen wollte oder so, nichts von machen wollte. Also einigermaßen Verständnis habe ich da schon für, aber wenn man so einen Job macht, dann sollte man normalerweise die Themen auch alle machen können, jeder anfallen. Ja, ich weiß nicht, aber was ich denke bei Campact halt dazu irgendwie machen soll. Weil warum müssen nicht, die sich überhaupt also, dazu gut. äußern? Na gut, Campact nicht, hat doch auch eine Community unter den ganzen, du kannst auch kommentieren unter diese Petitionen bei denen, oder? Meine ich. Machen Petition, Macht Campact nicht diese? Waren das nee, nicht? Ja, glaub, ja, die sind so engagierte auch so. Ja, naja, die haben ja diese ganzen Petition. Sachen gegen TTIP und so organisiert, aber genau, Petition, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten mal eine gestartet, aber ob sie selber betrieben haben, weiß ich nicht. Ja, Frau Nukun, die war ja auch bei Campact, mit dem sie bei den Piraten fertig war. Ja, ich denke mal, wir haben ja auch eben schon wieder gehört, dass die da wie in so einem Durchlauferhitzer von Ding zu Ding wandern. Ja, ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, warum muss ein Campact überhaupt irgendwas zu Hanau machen? Warum müssen die überhaupt was machen? Weil, da mussten die sofort irgendeinen Hot-Take natürlich raushauen, ne? Und könnte man ja auch sagen, was soll das? Also du meinst, dass sie es ausgeschlachtet haben, ja, das stimmt wohl, ne? Ja, weil sie sagt, sie sitzt da schon im Zug so, kann das nicht moderieren. Das muss ja bedeuten, dass sie sich sofort hingesetzt haben und irgendeine Scheiße dazu rausgebrabbelt haben. Also sie haben zumindest jetzt einen Appell laufen, über Gewinnsteuer jetzt gerade. Weiß nicht, ob da man... Ja, die haben auch Sachen mit dem... wie hieß der nochmal? Dieser YouTuber Raik Anders hier. Mit dem haben sie auch irgendwelche Sachen zusammen gemacht. Den kein anderer mehr haben wollte. Keine also, Witze machen, keine Witze machen. So, das funktioniert schon anders als mit anderen, ne? Haben, glaube ich, in seinem Arbeitsalltag so eine große Enttäuschung und vielleicht kann man sich stattdessen aber realistischere Ziele setzen im Community Management, dass man eben guckt, ja, ich will nicht überzeugen, aber ich will hier in meiner Kommentarspalte bestimmte Werte verteidigen, zum Beispiel den Wert der Wahrheit. Ich will, dass es keine Desinformation Wer kennt denn die Wahrheit aber echt? Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ach ja, genau. Das. Ich glaube, er hier ist im, also um das zu machen, was er gesagt hat, muss er eigentlich im, im Alleinbesitz der unumfasslichen hier Wahrheit. Wir haben die kritische, die, das kritische Bewusstsein. Die sind im Besitz der Wahrheit. In meiner Kommentarspalte gibt. Oder ich will den Wert der Gewaltfreiheit verteidigen. Ich will nicht, dass irgendwer in meiner Hashtag Antifa. Spalte davor Angst haben muss, dass er angegriffen wird, dass er ausgelacht wird wegen seinem Namen oder ihrem Aussehen oder der Rechtschreibung oder so. Also in der Kommentarspalte wegen des Aussehens angegriffen. Und wegen der Rechtschreibung, was? Ja. Weil es ja auch nicht Hooligans gegen Satzbau gibt. Eine ganze Facebook-Gruppe, die sich nur mit Hasskommentaren und der Rechtschreibung auseinandersetzt, oder wie? Und das zieht einen runter. Wenn Werteverteidigen, man, tatsächlich. Und auch löschen. Werteverteidigen und auch löschen, ja. Ja. Genau, die Werte auch löschen. Gleich, gleich mitlöschen. Ja, da könnt ihr euch das selber gleich mitlöschen, so. Das wäre auch noch was. Ja, wir meinen nur die Profession, ne? Nicht die Person, muss man auch dazu sagen. Sperren, ganz ehrlich. Ich sehe bei einigen Redaktionen, ich gucke mir halt immer noch Kommentare an, weil ich die Codes immer verstehen möchte. Ich sehe da einige Leute, KandidatInnen, die wirklich unter jedem Beitrag ihre rassistische Grütze absetzen. Da frage ich mich schon, ihr habt doch ein Community-Management, sperrt die Person. Also ich hätte schon 20 Mal gesperrt. Auch dazu gibt es Beratungen, Hate Aid, ja. Ne? Also die es tatsächlich auch mit unterstützen. Auch Beratungen, wie ihr eure Leserschaft verkleinert, indem ihr einfach den Kommentar, die Hürde für einen rassistischen Kommentar so weit senkt, dass jeder migrationskritische Kommentar darunter fällt. Da könnt ihr jede Menge Leser loswerden, das ist eine coole Idee. Verfolgung von, also strafrechtliche Verfolgung mit anzuleiern und melden und so weiter. Also es gibt wunderbare Organisationen eigentlich für alles, was angesprochen wurde. Die sitzen, ja, die sitzen zentral in der Mormannenstraße in Berlin und sie lieben doch alle Menschen. Wunderschöne Organisation für alles, was angesprochen wurde, ja. Und alimentiert und wundervoll. Dann ist alles geregelt. Das ist, für alles, was reden. Angesprochen wurde. Für alles, was angesprochen wurde, gibt es eine Organisation. Aber diese Selbstgerechtigkeit, alles, was wir hier sagen, ist richtig. Und alles, was diese Denken da draußen das sagen, stimmt ist stimmt ja auch hast. Nicht. Also, die haben ja auch gemeint, das Clickbait muss weg. Da gibt es, glaube ich, auch keine Organisation. Die machen wir auf. Wir nennen sie die Gorka ist scheiße NGO gegen Clickbait. Wir heute noch wow. Alimentieren. Mit den Experten. Die GISKT ist aber jetzt nicht sehr griffig. Ist egal, es braucht keine Abkürzung. Das können wir komplett vorlesen. Wenn neue deutsche MedienmacherInnen geht, dann geht es auch. Die man so auf dem Schirm haben kann. Ja, genau. Und last but not least glaube ich auch etwas, wo wir alle auch ein bisschen mehr den Fokus rauflegen können, nämlich auf die positiven KommentatorInnen. Weil wenn wir die mehr beachten, wenn wir mehr auf die eingehen, denen so mehr Sichtbarkeit geben, haben sie A, auch wieder mehr Lust, sich zu engagieren, weil sie merken, ich kann hier irgendwie was bewirken. Und auch für uns im Community Management ist es ein schöneres Arbeiten, weil wir sehen, okay, die Welt nicht, ist doch nicht so können, verloren, wie sie uns hier manchmal scheint. Wir können die Sachen, scheinen. Die unsere Meinung pushen, ein bisschen hochstufen. Wir können einen aufmunternden Kommentar, einen Moderatoren-Like drunter setzen, dann wird das öfter oben angezeigt, bla bla bla. Wir können ganz heimlich und still und leise hinter den Kulissen so ein bisschen alles manipulieren. Dann haben wir total easy-mäßig den Tag. Und ja, für die Leute da draußen ist es auch schöner. Besonders beliebt sind auch Leute, die für Spenden aufrufen, um das jeweilige Medium zu unterstützen. Das sind positive Kommentare. In diesem Moment. Und das ist eben auch die Überleitung zu unserer letzten Okay, dann geht gut. Nur ein ganz kleiner Punkt, den ich ja noch gerne ergänzen würde, der gut passt. Ich würde euch allen sehr das vor kurzem erschienene White Paper mit dem Namen Hallo, liebe Community empfehlen. Das kommt von der Uni Düsseldorf und die Forschenden da haben sich genau mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann denn eigentlich empowerndes Community Management ausschauen? Also die sagen natürlich auch so die Basis. Das Wichtigste ist immer, so das Toxische rauszunehmen aus der Kommentarspalte. Aber dann halt den Schritt weiterzugehen, zu überlegen, wie kann ich die Community, das Konstruktive bestärken. Und die sagen eben, was total hilft, ist so zum Beispiel einen Eröffnungskommentar zu schreiben. Also wenn der Post gerade online gegangen ist, dann einen Eröffnungskommentar drunter packen, wo man sagt so, ja, liebe Community, was denkt ihr denn zu dem Thema? Habt ihr Ideen, wie man das lösen kann? Weil es ist meistens ja so ein Framing, wenn so ein Eröffnungskommentar da drin steht. Das Thema schon mal wieder geframed. Und also, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, weil ich mir die Krippe nicht mehr angucke. Aber eine Zeit lang war es echt übel. Du hast eigentlich bei jedem und auch bei FAZ und so, da hast du halt diese ganze Scheiße immer wieder gehabt. Manspreading, dieses ganze Zeug. Da kriegst du einen Artikel darüber, über irgendeinen Schmarrn, irgendeinen feministischen Blödsinn, den sie sich irgendwie überlegt haben. Ja, und dann hypst du da die Leute, die das gut finden. Und meinst dann irgendwie, das Problem sind irgendwelche Leute, die Goldstücke sagen. Das sind die Leute, die irgendwie einen Hass schieben auf andere Leute oder denen irgendwas unterstellen oder gegen irgendwelche Gruppen irgendwie vorgehen wollen oder so, ja. Also wirklich. Und ja, das ist auch so, wenn da Sachen hervorgehoben werden, sind das so Sachen wie, ja, die Leute wollen es nicht wahrhaben oder so. Ne, das wird dann hervorgehoben von denen, irgendwelche dummen Kommentare. Oder wenn es irgendwas mit Sexismus angeblichen ist, dass irgendwelche Leute den guten Tag gesagt wird oder so, dann hast du darunter direkt irgendwelche Leute, was sie dann hervorheben, ist dann sowas, wenn einer irgendwie schreibt so, ja, ich werde in den Kommentaren stehen, das wird total schlimmes Zeug, so von wegen, das wäre überhaupt gar kein Sexismus und so weiter. Das ist dann was, mit dir beigeben und das dann irgendwie hervorheben oder so. Also das habe ich auf jeden Fall früher häufiger gesehen, mittlerweile tue ich mir so einen Schmarrn nicht mehr. Ja, richtige Hasskommentare werden nicht unbedingt gelöscht. Ich will jetzt von diesem hervorheben, was er ja meint, was unglaublich viel bringt. Ich meine ja damit nur, du schreibst irgendwelche hier Clickbait-Scheiße, um die Leute irgendwie aufzuhetzen und oder zumindest halt irgendwie gegen irgendwelche Leute auszuteilen, so in deiner Ehren Wut irgendwie auf die Gesellschaft, diese furchtbare, rassistische, sexistische, wie auch immer, Gesellschaft und hebst dann irgendwelchen Quatsch darunter hervor, wenn dir irgendwer recht gibt und meinst irgendwie so, oh, jetzt hab ich's richtig gemacht. Nicht den Hass hervorheben, so konstruktiv hier, sei doch mal konstruktiv, wir müssen doch hier mal an dem Sexismus arbeiten, konstruktiv. Und nicht einfach sagen, das ist Quatsch, was wir behaupten, oder es sind irgendwelche Nadelstiche, wo man sich nicht drüber aufregen soll oder so, die zum Leben dazugehören. Das ist ja überhaupt nicht konstruktiv. So. Das ist doch bestimmt rechtes Narrativ. Tralala. Na, also das ist die Scheiße, wie das da in der Realität halt funktioniert, dieser Quatsch, was wir da ja gerade gesagt haben. Na, also. Ja, genau. Ja. Genau. Na, also an das White Paper halten sie sich auf jeden Fall nicht, ne? Ich habe mal ein bisschen durchgescrollt. Ne? Was macht man denn bei normverletzenden und interventionsbedürftigen Kommentaren? Ja, enthält ein Kommentar keine unterstützenswerten Aspekte. Mhm. Großer Führer. Sollten sich die Community-Manager zunächst die Frage stellen, ob der Kommentar unwidersprochen stehen bleiben kann? Ist die Antwort ja, wird der Kommentar ignoriert? Ja, das geht doch gar nicht. Vielleicht erhält der Kommentar nur eine unbequeme Kritik, ist argumentativ nicht überzeugend oder unangemessen im Sprachgebrauch. Aber vielleicht ist der Kommentar nicht mit dem Ziel geschrieben, bewusst Normen zu verletzen. Was soll man denn dann machen? Ich kürze es mal ab. Man muss auf die Gegenrede aus der Community warten. Und kommt die nicht, dann muss der Moderierende zum Beispiel Nachfragen stellen, wie genau meinst du das? In jedem Fall muss der Moderierende empathisch auf negative Gefühle wie Wut oder Frust eingehen. Mhm. Wir können deine Wut verstehen, aber wer kennt das nicht? Also wenn eine unberechtigte Wut oder sowas äußert, dann wird er eh ignoriert von den anderen Usern. Man muss Wirken und Gemeinsamkeiten betonen. Das fällt sicher vielen anderen hier auch nicht leicht. Aber... funktioniert dies nicht, kann anschließend mit deutlicher Gegenrede reagiert werden. Und natürlich, wo stand das nochmal? Also irgendwo habe ich da auch gelesen, man muss bei jedem Kommentar halt auch immer im Hinterkopf haben, ob man den zur Anzeige bringen soll oder nicht. Ja. Besser ist das. Genau. Kann der Kommentar nicht so stehen bleiben und ist Gegenrede nicht relevant. Kann der Kommentar nicht so stehen bleiben und ist Gegenrede nicht relevant in dem Kontext, ist zu prüfen, ob er strafrechtlich relevant ist oder interne Grenzen überschreitet. Ja. Hier, ist das der Fall, wird der Kommentar gelöscht oder verborgen und der Nutzer bzw. die Nutzerin wird gegebenenfalls bei wiederholtem Fehlverhalten blockiert und angezeigt. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Community Manager. Das war das White Paper, was er gerade angesprochen hat. Jetzt einfach mal so zwei random Zitate da draus. Hoffentlich müssen die frieren im Winter, wenn er es geschrieben hat. Hallo, liebe Community. Das erstens so, dass man eine Tonalität setzt in der Kommentarspalte. Man zeigt, man ist da, man ist so für den Austausch da und man kann natürlich auch direkt die Diskussion in eine bestimmte Richtung lenken, indem man halt ein Thema, ein Diskussionsthema einfach vorgibt oder eröffnet. Das die ist so meisten zeigen ja schon gar nicht so gerne, dass überhaupt so ein Manager. Ich auf jeden Fall, die in dem Bereich arbeiten. Ja. Hallo, liebe Community. Das kann ich auch nur unterstreichen und im Endeffekt ist es ja auch genau das. Ich bekomme oft die Frage gestellt, ist das denn nicht gegen die Meinungsfreiheit oder Manipulation? Nein, weil es überhaupt erst wieder Platz für einen vernünftigen Diskurs schafft, weil wir so wieder... Geil. Das sind Weisheiten. Geil. Ja, wir haben ja gerade gehört, wenn das nicht in unserem Interesse ist, dann können wir gucken, ob Leute sich dann selber mit denen anlegen oder ob wir uns das dann machen. Aber das hat natürlich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Man kann übrigens auch dieses Ding mit der Gegenrede, was wir gerade gehört haben, das kann man genauso gut sagen, dass die Leute, die da kommentieren, Gegenrede machen zu dem, was ihr da ursprünglich geschrieben habt, wo den Beiträgen, die ihr gepostet habt. Aber nee, das kann natürlich überhaupt nicht sein. Ne? Das ist alles nur eine Kampagne und bla bla bla bla bla. Wieder mehr Chancen überhaupt für die normalen Menschen da draußen auch schaffen, zu kommentieren, die uns sonst einfach verloren gehen. Und deswegen kommen wir jetzt zur letzten Frage, nämlich was muss... Die normalen Menschen da draußen, ja, die sind total heiß. Natürlich die Amadeo sonstigen Stiftungen und Community-Manager, die kümmern sich nur um die normalen Menschen da draußen, naja. Genau, und was denen in den Kopf gepackt wird, das ist ganz, ganz wichtig. Und da darf nicht irgendwer was sagen, was die vielleicht noch nicht gehört haben, was aber nicht in eurem Interesse ist. Das ist ganz hier falsch. Ist Carola Rakete eingeschlafen am rechten Bild? Ja. Ist das traurig. Ich glaube, die ist gerade vom Schiff zurückgekommen, Berliner Hafen festgemacht, zur Republika gelaufen und ist einfach von der Arbeit so K.O., dass sie mal wegnickt. Das kann ja mal passieren. Ja, so sieht Real-Life-Community-Management aus, ja. Jeder hat erstmal so einen Filter vom Mund. Auf gesellschaftlichen... Aber ohne Scheiß, das ist ein perfektes Sinnbild eigentlich für diesen Kram. Weil das ist genau das, was sie mit ihren Sachen auch machen wollen. Nur die unschädlichen Dinge so gut wie möglich da irgendwie abfangen. Ebenen auch passieren, damit die Debatten in sozialen Medien überhaupt wieder ziviler werden können. Was kann jeder von uns tun? Also es gibt ja diesen ganz platten Satz, lass wenigstens ein Like da. Also bei den Kommentaren, bei den empowernden Kommentaren, dass wenn man zum Beispiel einen Beitrag sieht, dass damit pusht man nämlich die positiven Kommentare nach oben. Das ist Trick 17. Ich meine, diese ganzen rechten Trolle, die haben so 20 Accounts, womit sie dann irgendwie gleichzeitig angemeldet sind, einfach so ein Gegengewicht darstellen und dann auch vielleicht ein Herzchen drunter setzen, wenn man gerade mal eben vorbeischaut und damit das nach oben gepusht wird. Also mit so kleinen Tricks kann man das halt wirklich so ein bisschen den Algorithmus austricksen, wenn das Community Management das nicht selber schon tut und Tricks anwendet. Wie sagen Sie, das ist nicht so einfach nachweisbar. Ich würde dazu auch gerne zwei Punkte machen, nämlich einmal Was wir jetzt alle beobachten, ist, dass es sehr viel Diskussion und auch politische Initiative zu hinsichtlich Regulation gibt. Also ne, Gesetzesinitiativen, Gesetze werden verabschiedet und es wird eben versucht, so da einen Zugriff auf das Thema zu schaffen, was ich grundsätzlich einen guten und nötigen Ansatz finde, auch da Big Tech ein Stück weit zu regulieren. Ob das in der konkreten Ausformung immer so gelungen ist, kann man vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Aber mein Punkt generell ist, hier zu sagen, wir haben es ja bei Hate Speech letztendlich nicht mit einem technischen Problem zu tun und einem, das irgendwie auf nur der technischen Ebene gelöst werden kann, sondern die Ideen entstehen ja in den Köpfen. Wir haben es ja halt mit Ideologien und überzeugten Leuten zu tun und dafür braucht es natürlich auch ein bisschen gesellschaftliche Lösungen am Ende und das, finde ich, geht ein bisschen unter im Diskurs in der Breite aktuell. Ja, und eine zweite Beobachtung, die ich aktuell so mache, ist, dass wenn so in der Öffentlichkeit über unser Thema heute Hassrede, Kommentarspalten gesprochen wird, dass es eine krasse Verengung gerade stattfindet so auf den strafrechtliche Antworten. So Hashtag Tatütata Polizeiproblem jetzt nur mal erwähnt. Ne? Also dass halt immer gesagt wird so, ja, Hass im Netz, wie können wir denn am schnellsten dazu kommen, dass die Leute verurteilt werden? Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen macht, aber ich glaube, so 95% der rassistischen Aussagen in den Kommentarspalten sind halt auch nicht strafrechtlich relevant. Aber trotzdem. Aber die Autonomie-Stiftung ist dabei. Mach weg, lösch. 95%. 95%, sagt er selber. Wir haben es mit Ideologen zu tun. Prozent. Ja, genau. Ja. Wir haben es mit Ideologen wie dir zu tun, gegen die sich die Gesellschaft dringend mit auseinandersetzen muss, dass wir euch aus diesen Strukturen rauskriegen. Das sehe ich auch so. Ich dachte, das wäre alles Hass und Hetze. Das ist doch alles mittlerweile strafrechtlich relevant. Also 95%. Das ist Scheiße. Ja, ist wahrscheinlich wieder bei den Goldstücken oder so. Ja, wo die sind ja auch mit verboten worden, Evan. Gibt es auch ein Urteil? Ich glaube nicht, nee. Das müsstest du mir nochmal raussuchen. Ja, mach ich. Ich kenne das nur von irgendwelchen Handreichungen von neuen deutschen Medienmachern oder so, die dann irgendwie uns erklären, was es wirklich bedeutet. Und dafür brauchen wir auch irgendeinen Umgang. Und deshalb finde ich, die Strafrechtsdebatte ist wichtig und die Leute sollen ruhig ihre Strafen bekommen. Die haben sie sich redlich verdient. Aber wir brauchen trotzdem auch hier, glaube ich, viel breiteren Diskurs über gesellschaftliche Lösungen. Wie wir das kontern können und nicht nur Strafrecht. Wie wir das kontern können. Ja. Die ganzen strafrechtlich nicht relevanten Dinge, wie wir die kontern können. Wie wir Gendern durchbringen können und das kontern können und diese Dinge alle. Ja, und auch zusammenarbeiten. Also Hass ist organisiert in ganz vielen Fällen und eine kleine Minderheit gibt vor oder versucht es vorzugeben, was die Mehrheit denken soll. Und es kann. Ich glaube, das war ein antisemitisches Dokus, was ich da gerade höre. Mein Codebuch, Moment, ich guck mal in mein Codebuch. Guck mal in dein Codebuch, ich meine auch, dass wir Codebuch da drin Codebuch sagt stehen. Kleine Minderheit, ja, Codebuch sagt antisemitische Dokus. Alarm, Alarm, Republika, nächstes Jahr fällt aus, wegen überführt. Ja. Kann eigentlich nicht sein, dass wir, die uns auch organisieren können, die auch unsere Reichweiten nutzen können, die wir haben, Unternehmen, Verlage haben diese Reichweiten, InfluencerInnen, uns auch genauso organisieren. Ja, das liebe ich ja am meisten. Ne? Es ist ja, wir müssen uns ja mal zusammentun hier, weil die anderen tun sich auch zusammen, zwinker, zwinker, habe ich jetzt mal so behauptet. Ja, aber die anderen können das nicht von sich behaupten, oder wie? Wir tun es jetzt zusammen, weil die tun sich auch zusammen. Das ist genau derselbe Scheiß. Regen sich auch darüber auf, dass die ganzen dummen Zentristen sich nicht ihnen anschließen wollen, wo doch die Gegenseite sich zusammentut. Also. Genau, Verlage müssen Banden bilden. Organisieren können, damit unsere Stimmen und die Werte, die wir vertreten, viel sichtbarer sind als die von einer Minderheit, die es eben nicht sein sollten. Ja, genau. Und ich glaube, zu guter Letzt kann auch jeder von uns ein bisschen die Mitverantwortung für sein Umfeld übernehmen. weil wir, die hier sitzen, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass wir im Internet affiner sind als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Und wenn wir sehen, dass Menschen Desinformationen teilen, wenn wir sehen, dass Menschen anfangen, in diese Verschwörungslöcher zu fallen, müssen wir da so früh wie möglich rein. Das auf eine empathische Art und Weise, auch eine persönliche Art und Weise und zumindest nochmal den Versuch zu unternehmen, dass es nicht abrutscht. Weil jeder Mensch, dem wir da quasi noch auf die gute Seite der Macht zurückholen, ist einer. In den Kommunismus, ja, zurückholen. Die gute Seite der Macht, ey. Wir müssen in diese Löcher hinein. Wir müssen in die Löcher hinein. Das war der Spruch der Incel-Brigade von 1900. Ja, ohne Scheiß. Also, ihr seid doch selber Verschwörungstheoretiker bis zum Abwinken. Absolut. Das ist alles organisiert. Die können sich einfach nicht vorstellen, dass es da draußen eine adäquate Menge Menschen gibt, die ihren Blödsinn nicht teilen. Die können sich das einfach nicht vorstellen. Oder die wollen es halt so hindrehen. Das ist halt die Frage, ob sie das selber auch wissen, dass sie Quatsch erzählen oder. Da ist ja wieder der 1000 Commentary Stare, wie ihn jemand im Chat eben genannt hat. Ja. Erinnere mich ein bisschen an den Panther von Rilke, so mit dem Blick. Einer mehr, der uns quasi hilft, das Netz auch wieder zu einem besseren Ort zu machen. Ja, das Netz zu einem besseren Ort machen, ist das nicht wunderbar? Die können sogar euer Hirn zu einem besseren Ort machen. Jetzt machen wir es sauber, dann pusten wir es raus. Und dann waschen wir es nochmal ordentlich. Hieß es schon bei Orwell 1984. Ja, also ist jetzt nicht so krawallig wie manche Sachen, aber ich finde halt, wie gesagt, das Mindset dieser Leute. Ja, da war Fleisch dran auf jeden Fall. Das war gut und richtig. Ich glaube, das Fazit, was sie gerade hatte, das würde ich jetzt auch machen. Wir haben jetzt das Internet ein bisschen besser gemacht durch Aufklärungsarbeit hier. Ja, ihre. Und ist das eine Fragestunde oder was? Können wir das jetzt fordern? Bitte überweisen Sie. Es kommen jetzt noch Q&A, ja. Mhm. Ja, aber A sind wir schon, ne? Also Q sind die, wir sind A. W-A. No. Das mit dem Bingo sieht doch nicht so gut aus. Also ich habe nur Hate Speech. Ach, die Karte haben wir nicht gesehen. Ja, oder hast du noch mehr? Ja, ich habe die Begriffe mal wieder nicht so super gewählt, muss ich auch sagen. Ja. Ja, du wusstest das Thema ja auch nicht genau. Bingo macht der Meister. Und so wird ja der Jackpot auch größer, oder? Wenn dann beim nächsten Mal einer ein Bingo hat, kriegt er noch mehr nichts. Aber wie hat das wieder nicht denn geschickt, oder wie? Ich hab nix. Der Price hat in den Chat gepostet vorhin hier. Ich hab den aus dem Chat gehabt. Ach so, aus unserem Chat, ja. Von nee, aus dem Video-Chat. Ja, meine ich ja. Also, ich poste einfach nochmal rein. Ja, okay. Ja, gut, dann. Ich denke, die Q&A lassen wir in den Zuschauern zu Hause, ja, damit die noch was auf dem Heimweg vielleicht noch was gut hören. Also. Ich habe es ja nicht gesehen, war das nicht so interessant. Nee, aber es ist kommen, also meiner Meinung nach bringt uns das nicht viel, weil da eigentlich nur nochmal sagen, so da Leute, stehen da Leute, sagen, bei mir hat mal einer gesagt das und das und dann sagen die, ja, was weiß ich, sperren oder. Also es ist nicht so spannend. Okay. Ja, wahrscheinlich auch sehr viel Selbstbeweihräucherung und danke, dass ihr euch so anstrengt für uns und so. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, wie hieß das? Ja, genau, der Titel halt. Community Management für eine bessere Zukunft. Ja, also wie arrogant kann man werden als Versammlung von vier Gestalten? Es ist echt so ein bisschen so ein Trend oder so, dass man so eindeutig sprechen möchte oder so. Das ist irgendwie aber auch nicht so richtig schlau, finde ich. Das ist immer nicht so eindeutig. Ja. Und ansonsten Panel so white natürlich. Ich meine, ja, gut, die auch. Frau, die Dame, die mal den Twitter-Account Hayden Juice befeuert hat und gesagt hat, das wäre ein türkisches Wort. Das hätte damit gar nichts zu tun. Mit dem, wie nee, ich glaube, sie hätte gemeint, das wäre ihr Spitzname oder so. Ja, genau, irgend sowas. Naja, die ist ja als POC dabei. Lassen wir sie mal als POC durchgehen. Aus irgendeinem Grund, weiß nicht. ansonsten sehr undivers. Ja. Ich meine, man weiß ja nicht, ob es an der Bi ist oder so. Das reicht eigentlich ja heutzutage schon. Du bist queer. Natürlich, Misuka sagt im Chat, das sagen die auch über uns mit dem Circle Jerk. Das ist natürlich so. Ich glaube aber, die sind alle sehr divers. Die sind alle polydesaströs. Aber die Sache mit dem Circle Jerk, ich würde die gerne durchsprechen. Ich würde gerne auf diesem Podium mitsitzen und sagen, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Was ist eigentlich mit euch los, dass ihr meint, ihr seid auserkoren, das zu entscheiden, was da richtig und was da falsch ist und was rassistisch ist und was nicht. Weil auch eine Meinung, die vielleicht jemand als rassistisch empfindet, der einen Hintergrund hat wie die Frau Intsche, die ist vielleicht gar nicht in dem Sinne wirklich rassistisch, sondern einfach eine Kritik an irgendeinem politischen Umstand. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ihm gefällt nicht, wenn halt diese großen Aufmärsche mit türkischen Flaggen sind, wenn der Herr Erdogan nach Deutschland kommt. Das kann die Dame gleich als rassistisch werten. Und jemand anders würde sagen, nö, das ist ja doch ein valides Argument zu fragen, warum halt so eine Demonstration zugelassen wird. Ja, insbesondere sagt ja unser Staat dann auch, das ist nicht rassistisch, sondern das kannst du halt fragen. So ist, ne? Ja, aber im Endeffekt, das, was sie sagt, ist ja, ich sehe hier überall, ich will keine Namen nennen, aber ich sehe andere Redaktionen, in denen viel zu wenig getan wird. Ja. Mhm. Das heißt also, diese Redaktionen, die sind ja auch noch nicht weggeklagt worden. Das heißt, die lassen dann Sachen stehen, die sie ganz schrecklich findet, die aber offenbar rechtlich nicht beanstandet werden. Sonst würden diese Leute ja nach ihrer Rechnung schon mit Anklagen zugedeckt sein. Ja. Also irgendwo stimmt hinten und vorne auch das Bild nicht, das sie zeichnen. Und es wird ja mittlerweile auch ziemlich intensiv gesucht nach irgendwelchen justiziablen Sachen, nur dass es ja lukrativ ist. Ne? Ja, die Affen und die Vieh auf einer Bühne, dafür würde ich Geld zahlen, das zu sehen, sagte Julius. Ja, das. Ich habe mit Johnny auf Twitter gesprochen und habe gesagt, ihr bräuchtet auch mal sowas wie Kritik an der Republika, auf der Republika. Und dann sagt er, ja, sowas, da denken wir auch drüber nach und dann haben wir nie wieder davon gehört. Also ja, Weltraum hat einen Channel auf der Republika, Johnny, wenn du das hier hörst, wir sind immer noch verfügbar. Er hat ja auch Anfang, also in seiner Anfangsrede hat er auch gesagt, dass er sich mit Kritik auseinandersetzen würde und wenn die vernünftig ist, dann blockt er die Leute auch nicht. Also, dann waren wir wohl vernünftig, weil ich glaube, wir sind nicht geblockt. Weil der Herr Häusler hat ja damals durchblinken lassen, dass er zumindest wusste, wer wir sind und dass wir uns durchaus über Videos von seiner Veranstaltung lustig machen. Also, was heißt lustig machen? Kritisch beäugen. Also, lustig machen wir uns auch manchmal. Hat er das organisiert oder wieso? Aber die Frau Rotnick ist ja dieses Jahr einfach nicht aufgetreten. Deswegen muss das mit dem lustig ausfallen. Macht er das Programm oder wie? Nee, ja, ist einer von den Leuten, die das gegründet haben. Einer von den Leuten, die das gegründet haben. Der Herr Beckedahl und noch irgendwelche Leute. Ja, passt ja eigentlich auch. Misuka würde die gerne bei uns am Sonntag sehen, ich glaube nicht. Das Problem ist, selbst wenn wir sie einladen würden, die würden natürlich sich vorher erkundigen und würden sehen, Weltraumaffen ist ein faschistischer Code aus Fight Club und Mars ist der Gott des Krieges und Mammon, ich meine, da sind die Dogwhistles schon so laut, dass die auf dem Boden legen, sich die Ohren zu halten. Ja, mit Feststelltaste wird viel in Schreikommentaren gearbeitet. Und kleine Preise gehen doch sowieso nicht. Inflation holt. Ja, das ist Geldsystem, ne? Das ist auch ein Dogwhistle, glaube ich. Ja, zumindest ist das ja. Ja, wer will kleine Preise haben, ne? Zwinker, zwinker. Ne? Hände reib. Jetzt wird's aber düster hier. Ja, ich glaube auch ein Q&A, ne? Also es gibt ja QAnon, QA, wie Anon, das ist dekodiert. QAnon. Nein, was der Mars hier sagt, ist keine anekdotische Evidenz, Psychodad 89. Was ich hier sage, ist ganz klar, die Frau Rotnick war dieses Jahr nicht eingeladen. Also sie hat sich selber nicht eingeladen, würde ich sagen. Ich hätte, wenn die ein Panel angemeldet hätte, hätte sie es auch bekommen. Also aber sie war jetzt in dieser Geschichte um diese Ärztin, die Selbstmord begangen hat. Ja, habe ich auch gesehen. War sie sehr engagiert und hat da auch schon wieder überall die wusste bösen, natürlich auch ganz genau Bescheid, was es bedeutet und was man da machen kann, nämlich in ihrem Sinne ihr Macht geben, weil die Menschen leiden. Man kann dann zum Beispiel Memes machen, wie zum Beispiel diese Katze sagt Solidarität für die Opfer von Covid und unter der Surprise Pikachu. Ja, es fehlt mir. Wenn ich die nicht einmal im Jahr sehe, fehlt mir was. Okay. Geht. Vielleicht tritt die ja noch woanders auf, dann kannst du sie doch nochmal sehen. Ja, das tut sie ja. Ja? Ja, gut. Haben wir ja gerade gehört. Dann. Ja, aber ich habe mich daran gewöhnt, einmal im Jahr halt den gleichen Vortrag zu hören. Ich verstehe ihn jedes Jahr besser. Weil der Witz war ja, dass der Junge, der das Surprise Pikachu gepostet hat, selber wie das Surprise Pikachu geguckt hat. Ich würde doch im Leben meine Angestellten nicht auf so eine Veranstaltung schicken. Ja, ich wollte gerade sagen. Für 600 Euro oder so. Ja, aber wenn du das Geld doch hast als Amadeo Antonio Stiftung oder Neue Deutsche Medienmacher, wenn du damit zugeschissen wirst. Aber ich glaube ja auch tatsächlich, dass die holen sie, glaube ich, wirklich dahin, die A's und so. Also, ja, aber ich meine, die Leute, die Eintrittskarten kaufen, eben, das sind Journalisten hauptsächlich und ja, teilweise, ja, genau, es sind Journalisten. Angeblich viel von ihren Arbeitgebern. Es gibt ja sogar Bildungsurlaub in manchen Bundesländern, um dahin zu fahren. Sind wir raus? Ja, müsste aber dann im Minus berechnet werden oder solches. Warum sind wir raus? Musst du drauf bezahlen. Oder? Wir sind nicht raus. Nee, wir sind nicht raus, oder? Da waren sie weg. Nee. Ach nee, der meint, so, ich habe das ausgeblendet. Chat, die apokalyptischen Reiter sind weg, das meinte der Chat. Okay. Nee, das sind die Ghosts von South Park, hallo. Ja, aber die waren ja dann am Ende zu viert. Ja, das ist alles Wendy. Die Klassensprecherin oder Schülersprecherin. Wendy, ja, das passt ja eigentlich. Ne? Sie hatte sowas von. Ich bin die Klassensprecherin der Community-Manager-Klasse. Ich bin Lehrers Liebling. Klassenbeste. Ja. Das, was immer. Okay, geht in den Wald. Lasst euch nicht Republikan. Ja, lasst euch nicht gendern. Managt eure Community. Fördert, was der Freiheit dient. Fördert, was die Community dient. Und gender, was ihr schadet. Ja. Gendert, was ihr schadet, ja. Kommt gut durch die Hitze der Nacht. Ja, morgen früh Schluss damit, ne? Also, irgendwas bei uns ist morgen früh um 5 oder so, wenn die Temperatur um 10 Grad fallen. Mal eben. Das große Unwetter kommt auf uns zu. Ja, verschenken. Gucken wir mal, Winter? Ob das dann Wetter oder Klima ist. In Düsseldorf? Oh nee. Weißt du, hast aber alle Bäume aus deinem Garten entfernt. Ja, die sind schon, die umkippen konnten, sind schon umgekippt. Zum Glück. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Muss ich Kiefern setzen, die kippen ein bisschen um. Die Strafbarkeitsgrenze, die endet an der Grundstücksgrenze, habe ich gelernt. An der Grasnarbe. Stand your ground law, oder was? Genau. Stand your tree. Jude. Ja, der Ronny Noack hat recht. Vielleicht die Woche mal nicht in den Wald gehen, weil es ist echt gefährlich momentan. Und jede dumme Handlung. Wie wir im Grunewald sehen. Vielleicht sollte man nicht in den Wald gehen, da ist sowieso Minengefahr. Also würde ich sagen, vielleicht einfach mal diesmal mal an den Fluss gehen. Da stehen auch Bäume. Enten sind da und Schwäne und solche Sachen. Ist auch mal ganz nett, wenn der Wald zu trocken ist. Beim Wasser das Mückenmittel nicht vergessen. Oh ja. Wendet den inneren Wald. Genau. Macht's gut. Bis Sonntag. Sonntag. 18 Uhr. Weltraumaffen. Wie so viele andere mit meiner auch. Kultur Marxismus, Community Marxismus.